Veranstaltung unter dem Titel Die Krise heißt Finanzkapitalismus, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Schön, dass ihr sozusagen gleich gekommen seid, was uns jetzt bei der Aktualität des Themas nicht sonderlich verwundert, aber natürlich trotzdem freut. Vorab die Frage, wir würden die Veranstaltung gerne aufnehmen. Hat irgendjemand ein Problem damit? Okay, dann machen wir das einfach. Und nochmal vorab der obligatorische Werbeblock vor den Veranstaltungen. Es gibt drei Dinge, auf die ich euch gerne hinweisen möchte. Zum einen findet am Donnerstag, jetzt am Donnerstag, das ist der 2.12. um 18 Uhr eine Demo statt, weil es der Jahrestag ist der Casino-Räumung, also letztes Jahr im Zuge der Bildungsschreitproteste wurde hier an der Uni das Casino geräumt, wie ihr vielleicht noch oder viele von euch wissen, das versetzt war. Und da gibt es dieses Jahr eine Demo dazu und Treffpunkt ist 18 Uhr hier auf dem Campus. Dann möchte ich euch hinweisen auf einen Kongress, den das Ums Ganze Bündnis veranstaltet, unter dem Titel So wie es ist, bleibt es nicht. Der findet statt am nächsten Wochenende, das heißt vom 3. bis zum 5.12. in Bochum. Wir versuchen eine gemeinsame Anreise aus Frankfurt zu organisieren. Das heißt, wer von euch vielleicht noch Interesse hat, da mit uns hinzufahren, der kann sich gerne per E-Mail bei uns melden. Gut, und zu guter Letzt möchte ich euch noch hinweisen auf eine Schrift des Ums Ganze Bündnisses, und zwar unsere Broschüre. Schreibweltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit, die könnt ihr auch noch kriegen oder diejenigen von euch, die noch nicht haben. Ihr findet die hinten auf dem Tisch. So viel zur Werbung. Genau, hier vorne sind noch 6, 7 Stühle frei für die Hinteren. Wenn ihr euch vielleicht noch hier vorne hinsetzen wollt, hier ist auf jeden Fall noch Platz. Okay, dann noch ein paar organisatorische Punkte. Getränke gibt es hinten an der Theke. Wenn ihr während der Veranstaltung Getränke kauft, bitten wir euch ganz leise zu sein. Und hier drin ist während der Veranstaltung Rauchverbot. Da bitten wir euch auch, euch dann zu halten. Zum Ablauf, wir werden erst von unseren Referenten jeweils 2 kleine Referate hören, die so ungefähr 10 bis 15 Minuten gehen. Dann möchten wir eben die Möglichkeit geben, nochmal aufeinander einzugehen und öffnen dann die Diskussion für das Publikum. Also weil wir, hatten wir glaube ich auch auf dem Flyer geschrieben, auf jeden Fall auch interessiert sind, mit euch allen das Thema zu diskutieren. Im Sinne einer konstruktiven Diskussion bitten wir euch da, natürlich wie immer keine Co-Referate zu halten, die Leute gegeneinander ausreden zu lassen. Und ich werde auch eine Redeliste machen, und zwar werde ich die doppelt blockieren nach Geschlecht und nach Erstredner. Okay, soviel zum Organisatorischen, jetzt zum Inhalt. Warum organisieren wir eine Veranstaltung, die diesen Titel trägt? Seit der Immobilienkrise und seit der Finanzkrise 2008 ist das passiert, auf was viele Linke überall eine ganze Zeit lang gewartet haben. Das Wort Kapitalismus ist in irgendeiner Form wieder diskutabel geworden. Das heißt, das viel herbeigesehnte und herbeigeredete Ende der Geschichte ist scheinbar nicht eingetreten. Damit waren wir, oder sind immer noch, das werden wir diskutieren, in einer historischen Situation, auf die die Linke, wie gesagt, bereits sehr, sehr lange gewartet hat, weil sich scheinbar Kräfteverhältnisse auflösen oder auf jeden Fall neu konstituieren. In der Praxis erleben wir aber, dass bei uns selber und auch bei anderen eine relativ große Ratlosigkeit. Und die betrifft sowohl auf der einen Seite den theoretischen Klärungsprozess, der in vielen linken Kreisen noch relativ am Anfang steht, und daraus folgend auch dass taktische und strategische Einschätzungen meist noch relativ unausgearbeitet sind. Bisher stehen in den Diskussionen relativ viele verschiedene unterschiedliche Einschätzungen zur Krise im Raum, die zum Beispiel die Frage betreffen, ob Banken eher Profiteure oder Verursacher der Krise sind oder vielleicht sogar beides, die sich darin unterscheiden, wie man in der Antwort auf die Frage, wie sich die gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung begreifen lässt, welche Bedeutung zum Beispiel die weitgehenden Einschnitte im sozialen Bereich haben. Besonders interessant für Frankfurt ist für uns auch bei dem Punkt, es war ja hier für November eine Bankenblockade angesagt, die als Praxisform oder linke Intervention in Krisenzeiten angedacht war, die nicht zustande gekommen ist. Und auch da hat sich für uns die Frage angeschlossen, wäre das eine sinnvolle Aktion gewesen, wäre das eine sinnvolle Intervention der Linken in die Krise gewesen oder nicht, oder wie kann man das überhaupt alles deuten? Also generell wird es heute Abend um die Frage gehen, wie eine linksradikale Praxis in Krisenzeiten aussehen kann. Um unterschiedliche Inputs auf diese ganzen Fragekomplexe zu erhalten, haben wir uns zwei Referenten eingeladen. Ganz kurz neben mir sitzt Norbert Tränkle aus Nürnberg, der Redakteur bei der Zeitschrift Die Krisis ist. Und ganz außen sitzt Thomas Sablowski aus Frankfurt, der bei der Zeitschrift Popler ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Norbert anfangen wird, und damit übergebe ich dir jetzt auch das Wort. Dankeschön und guten Abend. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass die beiden Referenten Statement von 10 bis 15 Minuten zu dem Thema machen zur Einführung. Ich habe mich an den Fragen orientiert, die auch in dem Ankündigungsflugblatt oder Flyer gestellt wurden. Da lautete die erste Frage: Sind die Banken Verursacher oder Profiteure der Krise oder vielleicht beides? Ich denke zunächst einmal, dass das die falsche Frage ist. Also die Fragestellung ist schon falsch, denn sie impliziert im Grunde schon die Personalisierung eines Systemzusammenhangs. Innerhalb dieses Systemzusammenhangs sind die Banken natürlich Akteure, aber man kann nicht sagen, sie sind Verursacher oder Profiteure. Der Zusammenhang ist ein bisschen komplizierter. Die richtige Frage wäre, welches sind denn die systemischen Ursachen der Aufblähung des Finanzüberbaus und der davon ausgelösten Krise? Wie kann man diese Frage beantworten? Ich versuche es sehr kurz zu skizzieren, in Anbetracht der knappen Zeit. Zunächst einmal möchte ich einer weit verbreiteten Verwechslung von Ursache und Wirkung entgegentreten. Also es gibt so eine gängige Auffassung, die lautet, die überbordende, übersteigerte Spekulation ist die Ursache der Krise. Damit im Zusammenhang steht dann auch mal die Auffassung, dass die Realwirtschaft und die Staatsfinanzen Opfer dieser Entwicklung sind, also vom Finanzüberbau, vom Finanzkapital, von der Spekulation gewissermaßen erdrückt werden, ausgeblutet werden und insofern eben Opfer dieser Spekulation sind. Tatsächlich, und das möchte ich betonen, gilt aber genau umgekehrt, dass die Aufklärung der Finanzmärkte selber Ausdruck einer fundamentalen Krise ist, und zwar einer Krise der Kapitalverwertung auf der realwirtschaftlichen Ebene, also einer Krise der Realakkumulation von Kapital. Und der Ausgangspunkt dieser Krise liegt 30 bis 40 Jahre zurück. Soweit und so allgemein gesprochen besteht vermutlich auch eine grundsätzliche Übereinstimmung mit meinem Diskussionspartner, soweit ich seinen Texten gefolgt bin, seine Texte im Vorfeld der Diskussion nochmal gelesen habe, entnehme ich, dass Thomas das Abheben der Spekulation in den späten 70er Jahren und frühen 80er Jahren ähnlich wie ich es tue, darauf zurückführt, dass der fordistische Verwertungszyklus an seine Grenzen gestoßen ist, dass also die Profitabilität der Kapitalverwertung auf der realwirtschaftlichen Ebene eben im Rahmen dieser fordistischen Verwertungsmethode nicht mehr profitabel war und deshalb das Kapital in die Sphäre des fiktiven Kapitals, also des Finanzkapitals, ausgewichen ist. Soweit, so gut. Die entscheidende Frage ist für mich aber eine andere, weil so empirisch kann man das ja sehr gut feststellen, es wird auch von vielen Seiten auch so festgehalten. Spekulation, die große Spekulation beginnt Mitte der 70er Jahre deutet sich es an, also der richtige Startschuss ist eigentlich mit der Regierungsübernahme von Ronald Reagan in den USA, wo eine entsprechende Zinspolitik betrieben wird, Verknappung der Geldmenge, und dadurch beschreibt es die Mechanismen nicht im Einzelnen. Deregulierung der Finanzmärkte fing schon früher an, da wurde es aber massiv durchgesetzt. Also hier gibt es ganz klar einen Zeitpunkt, wo das beginnt mit entsprechenden Übergängen. Die Frage ist aber doch, das ist ja schon 30 Jahre her, warum hat sich in dieser ganzen Periode seitdem, in diesen ganzen 30 Jahren, kein neuer selbsttragender Boom der Kapitalverwertung herausgebildet? Warum hat stattdessen, statt einen neuen Boom der Kapitalverwertung, eine immer weitere Aufblähung des Finanzüberbaus stattgefunden? Warum wurde mit jedem Crash, der es gegeben hat, es gab ja X-Crash seitdem, größere und kleinere, regionale und globale, warum wurde auf jedem Crash auf die gleiche Weise reagiert, regierungsseitig und von Seiten der Zentralbanken, nämlich durch Hineinpumpen von immer mehr ungedeckter Liquidität, sodass die Blase immer größer wurde? Warum, was sind die Ursachen dafür? Ich finde die Antworten, die ich nehme jetzt schon ein bisschen vorweg das Statement, aber oder die Diskussion, die Antworten, die ich bei Thomas Sablowski dazu gefunden habe, finde ich allesamt unbefriedigend. Ich kann das jetzt hier nicht im Einzelnen ausführen, will das auch jetzt auch gar nicht tun. Ich denke, es wird ein Kernproblem übersehen, oder das Kernproblem der Argumentation ist, und das ist häufig vorzufinden, dass gesagt wird, diese Krise der Überakkumulation oder die Ursache dafür, dass es keinen neuen selbsttragenden Boom der Verwertung, der Kapitalverwertung gegeben hat, liegt darin, dass sich die Verteilungsproportionen gesellschaftlich verändert haben. Knapp gesagt, dass die Löhne herabgedrückt wurden und dass dadurch der Konsum nicht mehr zur Triebfeder des Booms werden konnte, wie es im Fordismus der Fall war. Für mich handelt es sich dabei allerdings um eine sekundäre Frage, um eine aus krisentheoretischer Sicht jetzt eine abgeleitete Fragestellung. Die entscheidende Voraussetzung für einen selbsttragenden Boom, das gilt auch für den Fordismus, wird nur oft nicht so in den Mittelpunkt gerückt, die entscheidende Voraussetzung ist für einen selbsttragenden Boom ist, dass die Wertmasse permanent wächst oder anders gesagt, dass immer mehr zusätzliche Arbeitskraft in den Verwertungsprozess hineingezogen wird. Nur dann kann das Kapital immer weiter selbsttragend akkumulieren, denn nur dann wird auch zusätzliche Kaufkraft geschöpft, die in der Lage ist, den Wertüberschuss, den Mehrwert der vergangenen Periode, der sich ja darstellt, immer mehr Waren, die auf den Markt geworfen werden, nur dann kann also dieser Rhythmus, diese Dynamik am Laufen gehalten werden. Diese Wachstum der Wertproduktion, dieses zusätzliche Hineinsaugen von Arbeitskräften, steht dabei zugleich in einem Widerspruch zu der grundlegenden Tendenz des Kapitalismus der permanenten Produktivkraftsteigerung, der Steigerung der Produktivität, die ja im Kern darauf hinausläuft, Arbeitskraft überflüssig zu machen. Das heißt, wir haben es hier mit einem inneren Widerspruch der kapitalistischen Verwertung zu tun. Auf der einen Seite wird ständig Arbeitskraft überflüssig gemacht, auf der anderen Seite ist die Verwertung von Arbeitskraft die Grundlage die Vernutzung von Arbeitskraft die Grundlage der Kapitalverwertung. Vor diesem Widerspruch läuft gewissermaßen der Kapitalismus, seit es ihn gibt, permanent davon. Das heißt, die Produktivitätsentwicklung muss durch gesteigerte Wachstumsraten kompensiert werden, um also trotz steigender Produktivität, trotz Überflüssigmachen von Arbeitskraft, dennoch mehr Arbeitskräfte in die Produktion hineinzuziehen. Das heißt eben, wenn man es mal von der Masse der Waren betrachtet, ein exponentielles Wachstum. Diese Voraussetzung war aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier auch auf die Kürze nicht ausführen kann, im Fordismus gegeben. Sie ist aber nicht mehr gegeben unter den Bedingungen der dritten industriellen Revolution auf der Grundlage der IT-Technologien. Sie ist nicht mehr gegeben, und zwar deswegen, weil die Produktivität sich zunehmend auf die Ebene des gesamtgesellschaftlichen Aggregats verlagert hat. Also die Produktivität nicht mehr wesentlich oder die nicht mehr wesentlich angesiedelt ist auf der Ebene der unmittelbaren Arbeit, der Verausgabung von Arbeitskraft unmittelbar am Produkt, sondern die Produktivität ist gegeben auf der Ebene des gesamtgesellschaftlichen Aggregats in Form von versachlichtem Wissen, Wissenschaft und Forschung in Maschinenaggregaten, in Produktionsprozessen, dargestellte Wissenschaft, dargestelltes gesellschaftliches Wissen, das auf die Produktion angewandt wird, was aber nicht immer wieder neue Verausgabung von Arbeitskraft erfordert, weil es ja schon dargestellt ist in dieser verobjektivierten allgemeinen gesellschaftlichen Form. Diese Tendenz hat dazu geführt, dass absolut, im absoluten Sinne, immer mehr Arbeitskraft überflüssig gemacht worden ist auf der Ebene der unmittelbaren Produktion, wie man es auch beobachten kann, auch empirisch, in den Kernsektoren, in den fortschrittlichsten Kernsektoren, fortschrittlich im Sinne von technologisch-organisatorischen Kernsektoren der Produktion. Hier ist ganz eindeutig, da kann ich auch gerne ein paar Zahlen mit aufwarten, Arbeitskraft absolut überflüssig gemacht worden. Und diese Tendenz ist unumkehrbar, einfach deswegen, weil die Produktivität sich unter kapitalistischen Bedingungen gar nicht zurückschrauben lässt, sondern im Gegenteil immer weiter angetrieben durch die Konkurrenz immer weiter in die Höhe geschraubt wird. Diese Tendenz der Produktivkraftentwicklung, die auf die absolute Verdrängung von Arbeitskraft hinausläuft, läuft aber zugleich auf die Untergrabung der Wertsubstanz hinaus, also der Wertbasis, der Basis dessen, was Kapitalverwertung ausmacht. Und deshalb kann es auch keinen selbsttragenden Boom mehr geben auf der Ebene der Realakkumulation. Es kann nur noch die kapitalistische Dynamik aufrechterhalten werden durch eine immer schnellere Akkumulation von fiktivem Kapital. Das heißt, wenn die Dynamik nicht mehr auf der Ebene des Realkapitals stattfinden kann, muss die Ebene auf die Ebene, die Dynamik auf die Ebene des fiktiven Kapitals verlagert werden. Andernfalls realisiert sich die Krisenpotenz, die in diesem Produktivkraftschub der dritten industriellen Revolution angelegt ist. Anders gesagt, solange es gelingt, das fiktive Kapital, Spekulation und Kredit, Finanzkapital immer weiter aufzublähen und die entsprechenden Crashs durch regierungsseitige Interventionen und Interventionen der Zentralbanken irgendwie, wie auch immer prekär, aufzufangen, solange das gelingt, kann auch die fundamentale Krise der Verwertung aufgeschoben werden und es kann sogar zu einer Ausweitung der industriellen Warenproduktion kommen. Ist es ja ganz offensichtlich in den letzten 20, 30 Jahren, Beispiel China, also gerade China steht ja dafür, weil aber eben nicht auf Grundlage einer eigenständigen Dynamik, sondern auf Grundlage einer Dynamik, die gefüttert wurde vom fiktiven Kapital. Das sind diese berühmten Defizitkreisläufe, die überall jetzt angeprangert werden. Ja, um Gottes Willen, die USA haben über ihre Verhältnisse gelebt, ist so der Ausdruck, die verschulden sich. Und die Chinesen haben einen Haufen und haben Defizit in der Handelsbilanz, also importieren viel mehr als sie exportieren. Und die Chinesen exportieren mehr als sie importieren. Wird angeprangert als Ursache der Krise oder als Frevel an der weltwirtschaftlichen, an den weltwirtschaftlichen Regeln. Natürlich völliger Unfug ist, sondern der ganze Boom in China, übrigens auch der Boom in Deutschland, ist gefüttert von diesem fiktiven Kapital lebt auf Grundlage dieser Verschuldung, ist also nur die andere Seite dieser Dynamik des fiktiven Kapitals. Solange es also gelingt, das fiktive Kapital aufzublähen, kann also die Krise zunächst mal aufgeschoben werden, aber der Preis für diesen Aufschub ist natürlich hoch. Worin besteht dieser Preis? Ganz knapp gesagt, er besteht, und damit komme ich zur zweiten Frage, die in dem Flyer gestellt wurde, welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat die Krise? Der Preis für diese Verlagerung der Krise, für diese Verlängerung des Krisenprozesses, der über viele Jahrzehnte gehen kann und ja schon über viele Jahrzehnte geht, der Preis besteht letztlich in der totalen Unterwerfung der Gesellschaft unter die Imperative des fiktiven Kapitals, wobei ich allerdings dazu betonen will, dass diese Imperative des fiktiven Kapitals nicht für sich stehen. Das sind also nicht irgendwelche, sind nicht im Finanzkapital oder im fiktiven Kapital an sich angelegt, sondern sie sind die Art und Weise, wie sich die allgemeine fundamentale Krisentendenz in der Gesellschaft durchsetzt. Um einige Zentrale zu nennen, die Grundtendenz besteht sicherlich in dem Überflüssigmachen von Menschen. Es werden immer mehr weniger Menschen gebraucht für die Kapitalverwertung. Sie werden überflüssig gemacht, entweder absolut, indem sie schlicht und einfach ausgestarrt werden und im Extremfall verhungern müssen, oder, und die sind die Grenzen fließend, indem sie dazu gezwungen werden, sich zu immer schlechteren Bedingungen zu verkaufen. Das heißt, wenn Menschen von Kapital, von Sichtpunkt der Kapitalverwertung überflüssig gemacht werden, gibt es zu viele Menschen, also kann im Prinzip der Preis der Arbeitskraft beliebig gedrückt werden. Damit verbunden ist das bekannte Abräumen, Abrasieren der gesellschaftlichen Infrastruktur, das überall stattfindet, und die Erschließung von Privatisierung, Erschließung von immer mehr Bereichen, die Anhaltspunkte oder Bezugspunkte für die Verwertung oder für die Akkumulation vielmehr von fiktivem Kapital bieten. Die ganze Tendenz der Privatisierung, die überall stattfindet. Damit komme ich dann zu einem Grundproblem der Wahrnehmung der Krise und auch zum Schluss meines kurzen Statements. Die Krise erscheint als im allgemeinen Bewusstsein als Finanzkrise, als Bankenkrise oder Finanzkrise, als Krise der Spekulanten, die von Spekulanten ausgelöst wurde. Warum? Weil sich die allgemeine Krisentendenz durch oder über die Ebene des fiktiven Kapitals vermittelt. Sie setzt sich nicht unmittelbar durch von der Ebene auf der Ebene des Realkapitals, sondern vermittelt über die Ebene des Finanzkapitals. Und das bestärkt eine ohnehin schon grundlegend angelegte Wahrnehmungsweise in der bürgerlichen Gesellschaft, wo ohnehin ja schon immer geschimpft wird, auch die Spekulanten mit den entsprechenden antisemitischen Grundlegungen, die damit verbunden sind. Es verstärkt diese Tendenz, die Krise wird als Bankenkrise, als Finanzkrise wahrgenommen und damit verbunden eben die ganze Spekulantenhatz, Bankbankerhatz und so weiter. Und gleichzeitig, das ist die andere Seite, die da mit dazugehört, weil immer nur gestarrt wird auf die Finanzen, kann es dann durchgehen, dass es heißt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, wir müssen sparen. Das heißt, der Sparzwang wird akzeptiert, allgemein, im Großen und Ganzen. Und allenfalls wird er noch beschimpft, was nicht allenfalls, sondern der Sparzwang akzeptiert. Und dazu gehört dann eben auch, dass die Wut darüber ausgelassen wird an denen, die als Sozialschmarotzer irgendwie identifiziert werden in der einen oder anderen Weise. Worin besteht jetzt die Aufgabe der Linke? Die Aufgabe der Linken wäre, deutlich zu machen, dass der Charakter der Krise eben ein ganz anderer ist. Keine Finanzkrise, sondern eine Krise der Verwertung oder etwas allgemeiner und abstrakter gesprochen, eine Krise einer bestimmten Reichtumsform, nämlich der Form des abstrakten Reichtums, eines Reichtums, der sich immer darstellen muss in Wert, in Geld, als Darstellung des Werts. Innerhalb dieser Reichtumsform ist die Produktivität zu hoch. Es liegen zu hohe, zu große Reizungspotenziale vor. Es ist ein völliger Unfug zu sagen, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Umgekehrt ist es so, dass unter kapitalistischen Bedingungen die geschaffenen und vorhandenen Reizungspotenziale gar nicht genutzt werden können, um allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, sondern sie umgekehrt in den Triebkraft, in den Motor von gewaltigen Destruktivkräften verwandeln, die immer mehr Menschen überflüssig machen und gesellschaftliche Strukturen zerstören und die Menschen immer mehr hineintreiben, dass sie sich immer mehr zu immer schlechteren Bedingungen verkaufen müssen. Also das Gegenteil eines guten Lebens. Es gilt deutlich zu machen, dass das Problem genau diese Reichtumsform ist und dass die Aufhebung dieser Reichtumsform, dieser Form, Art und Weise zu produzieren, es ermöglichen würde, diese Potenziale sinnvoll zu nutzen. Da denke ich, ist ein Ansatzpunkt, wo die Linke den Hebel ansetzen müsste. Setzt allerdings auch voraus, dass sie selber eine Kritik dieser Reichtumsform entwickelt. Gut, da ich jetzt der Zweite bin, kann ich unmittelbar auf das aufgreifen, was du gesagt hast und mich gleich darauf beziehen. Also wie du ja selbst schon gesagt hast, gibt es auch einige Gemeinsamkeiten jetzt, wo wir Dinge ähnlich sehen. Ich würde ähnlich wie du tatsächlich sagen, ja, man muss quasi sehen, dass die Krise sich entwickelt hat vor dem Hintergrund einer Veränderung der Entwicklungsweise des Kapitalismus seit den 70er Jahren, also seit diesem Einschnitt mit der Krise des Fordismus. Allerdings würde ich schon die Entwicklung seitdem ein bisschen anders interpretieren. Mir kommt es so vor, als würdest du es so darstellen, dass wir quasi in einer permanenten Krise leben, mehr oder weniger seit den 70er Jahren, die irgendwie immer nur aufgeschoben wird und sich jetzt sozusagen eben offen artikuliert. Und ich würde eher argumentieren, dass praktisch seit den 70er Jahren eine Transformation der Entwicklungsweise des Kapitalismus stattgefunden hat. Die ist jetzt nicht mehr vergleichbar mit dem Fordismus in ihrer Kohärenz. Die ist sozusagen instabiler, volatiler. Aber sie hat sozusagen auch verschiedene Booms schon erlebt und verschiedene Krisen in der Zwischenzeit. Also meines Erachtens wird der Begriff der Krise sinnlos, wenn er so ubiquitär verwendet wird, dass wir quasi permanent in der Krise leben. Ich meine, wir hatten eine Krise gehabt Anfang der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre und jetzt wieder. Also wir haben im Grunde genommen 4 Weltmarktkrisen in dieser Periode gehabt, neben einigen weiteren regionalen Krisen. Und in der Zwischenzeit eben auch einige Booms, wo die Frage sich auch stellt, ob das jetzt sozusagen nur auf fiktivem Kapital beruht. Also ich würde schon auch das ähnlich sehen, dass die Ausweitung von Kredit eine fundamentale Bedingung ist und die Ausweitung des fiktiven Kapitals diesen Prozess sehr stark dominiert hat. Aber man darf natürlich auch nicht übersehen, dass der Realsozialismus zusammengebrochen ist in dieser Zeit, dass also Osteuropa auf eine ganz neue Weise in den Weltmarkt integriert wurde, jetzt anders als das vorher der Fall war, China genauso, die Transformation in China, was nicht nur neue Produktionsstandorte sind, wo also Hunderte von Millionen Menschen quasi neu eingesaugt werden in das Kapital, wo eine Proletarisierung stattfindet, die wahrscheinlich größer ist in ihren Dimensionen, als das jemals in der Geschichte des Kapitalismus der Fall war im 19. Jahrhundert, von den Zahlen der Bevölkerung her, sondern wo natürlich auch neue Märkte entstehen, auch wenn das beschränkt ist jetzt durch die industrielle Reservearmee dort, beispielsweise in China, aber immerhin eine Mittelklasse von 200, 300 Millionen Menschen, ein Potenzial, was vergleichbar ist auch mit der Bevölkerung in Europa durchaus, die jetzt praktisch das Konsummodell des Fordismus nochmal imitieren und wo sich schon die Frage stellt, ob das nicht mittelfristig auch eine Perspektive ist für die Kapitalakkumulation. Also ja, die Realwirtschaft, ich würde es immer in Anführungszeichen setzen, weil meines Erachtens eben die Finanzkreisläufe genauso real sind wie der industrielle Kapitalkreislauf und man die funktionalen Zusammenhänge in der Tat halt sehen muss von beiden Seiten und meines Erachtens nicht nur im Sinne jetzt eines einseitigen Ableitungsverhältnisses. Also insofern würde ich ein Fragezeichen machen hinter diese Perspektive jetzt, dass der Zusammenbruch quasi naht und dass die Akkumulationspotenziale erschöpft sind praktisch und dass sie nur noch beruhen auf der Ausweitung von fiktivem Kapital. Die Abnahme von produktiver Arbeit sehe ich erstmal so auch nicht. Ich meine, vielleicht ist es mir entgangen, aber ich habe jetzt auch keine empirischen Argumente gesehen in deinen Texten. Mich würde mal interessieren, wie man das eigentlich belegen kann. Es ist natürlich auch ein Problem, das jetzt empirisch überhaupt zu erfassen. Aber wenn ich mir anschaue, zum Beispiel die Erwerbstätigkeit alleine in Deutschland nur, ist sie von den 70er Jahren bis in den 90er Jahren, also in Westdeutschland, zunächst mal gestiegen. Es sind mehr Lohnabhängige eingesorgt worden vom Kapital. Andererseits ist natürlich auch die Massenarbeitslosigkeit gestiegen in dieser Periode, aber es ist nicht so, dass sozusagen jetzt die Arbeit im Kapital einfach ausgeht. In Gesamtdeutschland seit Anfang der 90er Jahre ist die Erwerbstätigkeit mehr oder minder konstant geblieben. Wenn man sich die Arbeitsstunden anschaut, also das Arbeitsvolumen gemessen in Stunden, dann kann man sagen, okay, es ist leicht gesunken in der Tendenz. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, das ist jetzt die Gesamtarbeit, das sagt nichts aus über die mehrwertproduktive Arbeit. Ich würde auch konzentrieren, dass sicherlich die Rationalisierung, die Produktivitätssteigerung stärker ist in dem mehrwertproduktiven Sektor als im Sektor von unproduktiver Arbeit. Aber trotzdem ist das sozusagen ein schleichender Prozess, wo ich erstmal nicht sehe, jetzt, wie lange der sich noch hinziehen kann. Das kann noch 100 Jahre gehen, noch 200 Jahre. Also das ist sozusagen aus meiner Sicht vollkommen offen. Das ist im Grunde eine Grundtendenz des Kapitalismus. Du hast ja auch selbst gesagt, dass es sich eigentlich um einen Widerspruch handelt. Marx hat das ja auch so dargestellt. Auf der einen Seite wird Arbeit freigesetzt durch die Rationalisierung und Produktivitätssteigerung. Auf der anderen Seite wird aber durch die Akkumulation natürlich auch mehr Arbeitskraft nachgefragt. Die Frage ist eben, was überwiegt. Und diese dritte industrielle Revolution, die du anführst quasi als Argument für diese Produktivitätssteigerungen, die jetzt überwiegen sollen, da würde ich auch ein Fragezeichen dahinter machen. Ich meine, aus der ganzen Diskussion über die Krise des Fordismus erschien es mir immer so, dass die Produktivitätszuwächse in den 70er, 80er Jahren zurückgegangen sind. Das war zumindest jetzt aus meiner Sicht eine der zentralen Erklärungen für die Krise des Fordismus, dass die tayloristisch-fordistische Form der Rationalisierung nicht mehr funktioniert hat. Und die Durchsetzung von Computertechnologien, die haben sicherlich die Arbeitsprozesse umgewälzt in vielen Bereichen, aber auch in der New Economy Diskussion der 90er Jahre gab es ja diese Diskussion über das sogenannte Produktivitätsparadox, also dass quasi trotz der technischen Revolution im IT-Bereich eigentlich die Produktivitätszuwächse relativ gering geblieben sind. Kann man sich fragen, ob das vielleicht alles mit Verzögerung zur Geltung kommt, dass das sozusagen noch nicht voll durchgesetzt war. Das kann natürlich sein. Aber ich sehe sozusagen jetzt diese großen Revolutionen in dem Sinne auch nicht. Es gibt natürlich Revolutionen im Produktionsprozess, aber die beruhen auch sehr stark auf Arbeitsorganisation und Umstrukturierung, Outsourcing und so weiter. Also viele Veränderungen und nicht sozusagen jetzt nur diese technologischen Veränderungen. Was meines Erachtens eben tatsächlich nachzuweisen ist, ist das Sinken der Lohnquote seit den 70er Jahren in allen kapitalistischen Zentren und damit eine Verschärfung der Überproduktionstendenz, die ja auch von Marx sozusagen schon dargestellt wurde als systemisch notwendig, dass eben die Tendenz zur Ausweitung der Produktionskapazitäten im Prinzip schneller ist oder stärker ist als die Generierung von effektiver Nachfrage. Wobei natürlich bei der Nachfragebetrachtung man jetzt nicht nur die Konsumnachfrage der Lohnabhängigen betrachten kann. Wie gesagt, die ist im Grunde genommen abgekoppelt worden. Also wir haben im Gegensatz zum Fordismus nicht mehr diese Kopplung von Produktivitätszuwächsen und Reallohnzuwächsen, sondern ein Zurückbleiben der Reallohnzuwächse und dadurch quasi eine Vergrößerung dieser Nachfragelücke auf Seiten des Massenkonsums der Lohnabhängigen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, inwieweit ist diese Lücke geschlossen worden durch verstärkte Investitionen, also Investitionsnachfrage. Und da ist eben festzustellen, dass die Investitionsnachfrage, also die Akkumulation, auch zurückgeblieben ist, dass der Anteil der Investitionen an den realisierten Gewinnen eben abgenommen hat. Also auch auf der Seite der Investitionsnachfrage eine Nachlassung der Dynamik. Und da würde ich natürlich jetzt argumentieren, auf der einen Seite sicher ist das eine Folge quasi auch der realwirtschaftlichen Veränderung, der Veränderung in dem Klassenverhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Aber auf der anderen Seite schlagen die Veränderungsprozesse im Finanzsektor auch zurück auf die, auf den industriellen Kapitalkreis auf. Also du stellst es immer so dar, quasi als sekundär und abgeleitet. Ich würde sagen, es gibt Überdeterminierung auch des industriellen Kapitalkreislaufs durch die veränderten Finanzverhältnisse. Und die haben sich eben in der Tat verändert. Ich meine, wir haben andere Eigentumsverhältnisse heute. Wir haben ein viel stärkeres Gewicht von institutionellen Kapitalanlegern. Die Shareholder-Value-Orientierung hat sich durchgesetzt in der Produktion. Das heißt, ein größerer Anteil der Gewinne wird ausgeschüttet in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen. Das hängt mit diesen veränderten Eigentumsverhältnissen zusammen. Es hängt auch zusammen mit einer beschleunigten Zentralisationstendenz des Kapitals, dass quasi auf den Aktienmärkten gekämpft wird um Eigentumsrechte und dass man versucht, die Aktienkurse hochzuhalten durch Aktienrückkäufe, um eben feindlichen Übernahmen zu entgehen oder um selbst eine aktive Rolle in dem Zentralisationsprozess zu spielen. Das sind also Momente meines Erachtens einer Finanzialisierung der Akkumulation oder der Herausbildung eines finanzdominierten Akkumulationsregimes. Also ich denke, man kann nicht argumentieren, nur auf der Ebene jetzt der Widersprüche, wie Marx sie darstellt, im Kapital als der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt betrachtet, sondern wir müssen quasi zur Kenntnis nehmen, dass die Entwicklungsweise des Kapitalismus sich verändert hat, dass wir es mit einem konkreten Kapitalismus zu tun haben, der anders aussieht als eben in den 50er, 60er Jahren oder anders als im 19. Jahrhundert. Und insofern ist die konkrete Akteurskonstellation natürlich dann schon interessant. Ich meine, natürlich handelt es sich um strukturelle Zusammenhänge der Produktionsweise, aber es gibt natürlich auch kein System ohne Akteure, sondern es handelt sich ja um soziale Verhältnisse. Und wenn betont wird, dass es sich jetzt hier um versachlichte Herrschaftsformen handelt, dass man nicht personalisieren soll, dann finde ich das in gewisser Weise ein bisschen problematisch, weil mir scheint es eine Verwechslung von Form und Inhalt zu sein. Der Form nach ist es natürlich eine besondere versachliche Form der Herrschaft, aber dem Inhalt nach ist es natürlich ein Herrschaftsverhältnis zwischen Klassen. Und insofern muss der Gegner auch angegriffen werden in den konkreten Klassenauseinandersetzungen und müssen die Akteure auch benannt werden. Und die jetzige Krise hat eine andere Akteurskonstellation als zum Beispiel die Krise 2000 bis 2002. Als die New Economy Blase geplatzt ist. Es sind ganz andere Akteure, die im Vordergrund stehen. Und es ist eben diesmal tatsächlich der Hypothekenmarkt der Ausgangspunkt gewesen und der Bankensektor, der eben im Zentrum stand. Und die Banken sind im Grunde genommen diejenigen, die gerettet worden sind durch das staatliche Krisenmanagement. Also meines Erachtens zeigt sich die Dominanz des Finanzkapitals in dem Machtblock. Auch dadurch, dass eben die Bankenrettungspakete viel größer waren als die Konjunkturpakete. Also ich denke, wir müssen nicht nur das Klassenverhältnis sehen zwischen Kapital und Arbeit, sondern auch das Verhältnis zwischen den Kapitalfraktionen im Machtblock, was sich geändert hat. Und gut, das ist halt konkret jetzt das, was gezahlt werden soll von den Unabhängigen. Also ich meine, wir alle zahlen eben letztendlich für diese Bankenrettung. Und natürlich auch für die Rettung des Kapitals insgesamt. Das will ich jetzt nicht unterschlagen, dass eben auch Abwrackprämie und andere Dinge gelaufen sind. Aber es ist ein Punkt, der sehr stark im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit stand, wie du ja auch festgestellt hast. Und jetzt ist die Frage, wie soll sich die Linke dazu verhalten? Und nun gab es diesen Vorschlag, eben eine Bankenblockade zu machen. Ich halte das jetzt nicht für strukturellen Antisemitismus, wenn man die Banken angreift und sagt, die Banken sollen zahlen für die Krise, anstatt die Masse der Lohnabhängigen. Zum Beispiel eben durch eine veränderte Besteuerung und so weiter. Also das ist meines Erachtens eine legitime politische Forderung, die auch durch entsprechende Aktionen zivilen Ungehorsams und so weiter stark gemacht werden muss. Das Problem ist, dass diese Aktion nicht zustande gekommen ist in Frankfurt, eben weil Positionen, wie du sie vertrittst, hier eine starke Resonanz haben in der Frankfurter Linken. Eben weil die Bedenken sehr stark waren und weil die Frankfurter Linke, genau wie die Linke in Deutschland insgesamt, extrem gespalten ist und nicht in der Lage ist, eine sinnvolle Aktionseinheit herzustellen. Eine der Hauptlehren sozusagen aus dem Faschismus und Nationalsozialismus, dass Aktionseinheit notwendig ist, auch wenn man unterschiedlicher Auffassung ist in Bezug auf die Begründung, auf die Sichtweise der gesellschaftlichen Situation, wird hier nicht beherzigt. Und ich meine, es gab jetzt verschiedene Konflikte hier, auch auf der lokalen Ebene. Ich will auch jetzt da keiner Seite die Schuld geben einseitig. Die Konflikte drehen sich um andere Fragen. Das Problem ist eben, dass die Linke insgesamt nicht in der Lage gewesen ist, die Chancen in der Krise zu nutzen, weil sie zu auch keiner gemeinsamen Initiative in der Lage waren. Es gab eben ein Krisenbündnis hier, da kooperiert sozusagen Antifa-F mit der FAU und mit der ökologischen Linken. Aber das ist im Grunde genommen ein kleiner Teil der Linken, ganz zu schweigen sozusagen von der Masse jetzt, sage ich mal, der subalternen Klassen. Und wenn man nicht in der Lage ist, irgendwie auch zum Beispiel jetzt mit den DGB-Gewerkschaften was zusammenzumachen oder zumindest mit Teilen davon und irgendwie einzuwirken auf diese Kräfte, dann ist das ein grundlegendes Problem der Linken meines Erachtens. Also ich denke, dass die radikale Linke durchaus auch an reformistischen Kampagnen sich beteiligen muss, dass sie auch quasi sehen muss, dass Politik immer darin besteht, Kompromisse zu schließen. Die Frage ist natürlich, welche Kompromisse. Aber man kann meines Erachtens jetzt nicht ein Politikmodell vertreten, was im Grunde nur zielt auf eine rationalistische Vorstellung von Aufklärung. Wie das rüberkommt jetzt in dem Flugblatt der Krisengruppe zu der Krise, was ich gelesen habe, oder auch in dem Flugblatt vom Bundeskanzlerbündnis, wo quasi mit einem Gestus aufgetreten wird, jetzt mal quasi dem Leser zu erklären, was das eigentliche Problem ist. Und dann, wenn man das eingesehen hat, dann ist alles klar sozusagen. Sondern das Problem von Politik, Politik funktioniert eben ein bisschen anders, meines Erachtens. Sie funktioniert nicht nur als Ideologiekritik und als Aufklärung. Und ich glaube, darüber müssen wir auch diskutieren, wie überhaupt politische Prozesse ablaufen. Und wie man sozusagen da Einfluss nehmen kann, wie man Bündnisse herstellen kann mit anderen Akteuren, in welchem Spektrum das notwendig ist und so weiter. Also das sind meines Erachtens die Fragen, über die dann auch konkret diskutiert werden muss. Danke. Könnt ihr das eine Mikro einfach benutzen, dann muss ich nicht machen. Ja, welches? Das war das eins. Okay. Gut. Okay, das war eine ganze Reihe von Einwänden, Kritiken, Bemerkungen. Ich kann es natürlich nicht auf alle eingehen. Vielleicht ein paar Punkte zunächst mal, die ich zentral finde, was die Krisenanalyse angeht. Du hast gesagt, die Krise, wenn man sie als permanente Krise betrachtet, macht keinen Sinn. Das ist allerdings auch ein Missverständnis. Ich spreche nicht von einer permanenten Krise, sondern ich spreche von einem lang andauernden Krisenprozess seit den 70er Jahren. Das ist was anderes, der ein ganz historisch spezifische, festmachbare Ursache hat, nämlich Auslaufen des Fordismus, Beginn der dritten industriellen Revolution. Und in dieser Krise passiert, was prinzipiell in jeder Krise passiert ist, immer, nämlich zunächst einmal wird die Krise durch Verlagerung in den Bereich des fiktiven Kapitals hinaus geschoben. Diese Verlagerung hat hier einen qualitativ neuen Charakter. Das ist was historisch Neues, dass hier durch die totale Entkopplung des Geldes vom Gold, durch die totale Flexibilisierung der Finanzmärkte ist ermöglicht, eine Aufblähung des fiktiven Kapitals in historisch nie dagewesenen Dimensionen zu realisieren. Ich meine, empirisch ist das ja auch sehr gut belegt, wie der Finanzüberbau da abhebt. Die Frage ist also, was ist hier Ursache und Wirkung, wie hängt das zusammen? Und ich denke, da einfach nur zu sagen, na, das ist halt der Finanzüberbau, der hat sich ja verselbstständigt. Man muss schon fragen, wieso verselbstständigt er sich? Warum findet dieser Boom nicht statt? Und da gibt es in der Tat eine ganze Reihe von sehr wohl nachprüfbaren empirischen Belegen. Zunächst einmal, was die Produktivität angeht. Ich kann jetzt nicht auf die ganzen Sachen eingehen, aber diese Diskussion um das IT-Paradoxon, die lief ja so, dass es gesagt wurde, es wurden so viele Investitionen in IT-Technologien getätigt und trotzdem ist die gesellschaftliche Produktivität nicht maßgeblich gestiegen. Zunächst einmal muss man da auch die Frage des Maßstabs stellen. Also hier ist zunächst einmal ist sie bezogen worden auf die Ebene des Bruttosozialprodukts, es ist nicht betrachtet worden der Produktionssektor. Da geht also zum Beispiel der Robert Brenner hin und zeigt, dass sehr wohl auf der Ebene des Produktionssektors sehr beeindruckende Zahlen der Produktivitätssteigerung zu finden sind. Ein Grundproblem besteht aber auch darin, dass die IT-Technologie in einem Maß wie keine Revolution, technologische Revolution bevor, auch das fixe Kapital enorm verbilligt hat. Das heißt, auch der Einsatz an Kapital ist gesunken. Und wenn man jetzt nur sich auf der Ebene von Geldgrößen bewegt und vergleicht, wie ist denn der Einsatz von Kapital, wie ist der Ausstoß in Geldgrößen gemessen, bezogen auf die einzelne Arbeitskraft, dann kann es in der Tat so aussehen, als sei da gar keine große Produktivität, kein großer Produktivitätssprung hätte stattgefunden. Wenn wir uns aber auf die Ebene des stofflichen Größen begeben, die in der bürgerlichen Statistik in der Regel gar nicht gemessen wird, dann sieht es auch ganz anders aus. Das kann man allerdings nur immer punktuell für Branchen machen. Also ich habe hier auch für das Buch, an dem ich gerade sitze und was im Frühjahr erscheinen soll, einige Zahlen ausgegraben. Wenn man hier zum Beispiel mal anschaut, das kann man jetzt schlecht sehen, wie sich so die Stahlproduktion entwickelt hat pro Beschäftigten in der Bundesrepublik Deutschland. Seit den 60er Jahren hat er also von 1980 bis 2006 eine Steigerung der Produktivität um 300%. In der weltweiten Automobilindustrie sieht es ähnlich aus. Das sind Zahlen, die der Winfried Wolf untersucht hat und dargelegt hat. Also man kann das für die einzelnen Branchen sehr wohl nachweisen. Und es ist ja auch, dass hier enorme Produktivitätssprünge stattgefunden haben. Und vor allem bedeutet das ja auch, wenn die Produktivität auf einem hohen Niveau um 100% gesteigert wird, dann sind das exponentielle Wachstumsraten beim Ausstoß von Waren. Und das heißt auch, dass hier das Wachstum gar nicht mehr mithalten kann, also entsprechend hohe Massen an Produkten überhaupt auszustoßen, um dann entsprechend viel Arbeitskraft aufzusaugen. Gut. Also da gibt es sehr wohl empirische Belege für und natürlich auch, wenn wir uns die Verschiebung zwischen den Sektoren angucken, vom industriellen Sektor zum sogenannten Dienstleistungssektor. Die Frage, die man stellen muss, ist, worauf beruht dieses ganze Beschäftigungswachstum, was fraglos stattgefunden hat. Natürlich hat es ein Beschäftigungswachstum gegeben. Die Frage ist doch, woraus speist sich das? Wenn wir uns jetzt das enorme Wachstum des fiktiven Kapitals anschauen, dann ist es zumindest sehr plausibel, zunächst mal ohne weitere theoretische Zusammenhänge zu berücksichtigen, ist es schon mal ganz plausibel zu sagen, ja, das speist sich aus dem fiktiven Kapital, weil aus dem fiktiven Kapital ja jede Menge Kaufkraft und Investitionen, auch Konsum finanziert wird, direkt natürlich im Immobilienboom, wo Menschen dann Häuser kaufen auf Kredit, wo Menschen beschäftigt werden, die diese Häuser bauen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz direkte Ursache-Wirkung aus dem fiktiven Kapital, aus dem Kredit heraus, wird realwirtschaftliche Produktion finanziert. Die basiert nicht auf sich selber, sondern die basiert auf dem fiktiven Kapital. Das Verhältnis von fiktivem Kapital und Realkapital hat sich umgedreht. Das ist die grundlegende Tendenz in diesem Krisenprozess. Und wie gesagt, das ist ein Prozess, der zieht sich sehr lange hin. Es gibt nicht den punktuellen Zusammenbruch. Also wenn wir hier von Zusammenbruchskrise immer wieder polemisch gesprochen haben, dann heißt das natürlich nicht, dass der Kapitalismus halt aufhört zu existieren. Sondern wir haben es zu tun mit einem Prozess des Aufstiegs, wo die Masse der Verwertung an Arbeitskraft immer weiter angestiegen ist. Und wir haben es zu tun mit einem Prozess des Abstiegs, wo diese Masse abgeschmolzen wird und überlagert gleichzeitig von diesem Boom des fiktiven Kapitals. Diese Tendenz gibt es zu untersuchen und auch in den Mittelpunkt der Krisenanalyse und damit auch der Kritik zu stellen. Und jetzt zum Schluss vielleicht noch ein paar Worte zu dem, so, irgendwo hat die Notizen, die sind jetzt verloren gegangen, zu dieser Frage der Bankenblockade. Ich halte es deswegen für falsch, diese Aktion, ohne sie jetzt im Einzelnen zu kennen, weil ich die ganze Fixierung der öffentlichen Meinung auf die Banken schon für falsch halte. Die Linke muss diese Fixierung angreifen und nicht sozusagen den pseudoradikalen Flügel der öffentlichen Meinung spielen. Ja? Gegen die Banken hetzt auch die Bild-Zeitung. Das brauchen wir nicht tun. Wir sollten uns fragen, was ist die wirkliche Ursache der Krise? Wir sollten den Blick der Menschen darauf richten, was dieser Krise zugrunde liegt, nämlich diese völlig übersteigerte Produktivität, die unter kapitalistischen Bedingungen in ihr Gegenteil umschlägt, ja, zu einer Destruktivkraft wird, zu etwas, was die Menschen knechtet, das in den Vordergrund stellen, die Möglichkeiten hervorheben. Wenn das Aufklärung ist, dann meinetwegen, aber ich denke schon, dass wir an dem Punkt sind, wo das öffentliche Bewusstsein so falsch die Wirklichkeit wahrnimmt, und zwar bis weit in die Linke hinein, dass in diesem Sinne tatsächlich auch eine Aufklärung notwendig ist, bevor man eine Aktionseinheit beschwört. Eine Aktionseinheit auf der Grundlage völlig falscher Analysen halte ich für verkehrt. Das spricht nicht gegen die Beteiligung oder gegen die Formulierung von Schritten, die von immanenten Interessenkämpfen, die müssen geführt werden. Die Frage ist nur, wie verbinden wir diese immanenten Interessenkämpfe mit einer richtigen Kritik des Kapitalismus und nicht mit einer, die wir auch in der Bild-Zeitung finden. Ja, zunächst vielleicht nochmal zu dem Finanzüberbau. Wie gesagt, ich sehe das auch ein bisschen widersprüchlicher, diese Entwicklung des Finanzsektors. Ich würde auch zum Teil jetzt nicht nur eine Krisenreaktion in dieser Entwicklung des Finanzsektors sehen, sondern teilweise auch eine Höherentwicklung des Kreditsystems. Also meines Erachtens handelt sich es zum Beispiel jetzt bei der Verbriefung von Krediten, bei der Entwicklung von Kreditderivaten wirklich um eine Weiterentwicklung des Kreditsystems. Also insofern auch eine strukturelle Veränderung des Kapitalismus, die eben eine Ausweitung von Kredit auch erlaubt. Unabhängig davon, ob das jetzt in einer Krisensituation ist oder nicht, ob es jetzt sozusagen ein strukturelles Problem im industriellen Kapitalkreislauf gibt oder nicht. Und das ist eine langfristige Tendenz. Also selbst zu Seiten des Goldstandards hat es natürlich immer schon ein Kreditgeldsystem gegeben, was fundamental war, und in gewissem Maße ist industrielle Akkumulation immer auch aus dem Finanzsystem heraus natürlich ermöglicht worden. Also das ist ja gerade die Funktion des Kreditsystems, dass sie eben die Spielräume erweitert, auch durch Kreditgeld eben über die über den realisierten Mehrwert hinaus. Also es gibt nicht einen fixen Akkumulationsfonds nur durch den realisierten Mehrwert, sondern durch Kreditwertschöpfung kann das Ganze eben dynamisch ausgeweitet werden. Also insofern muss man auch dieses Bild ein bisschen qualifizieren nochmal oder relativieren, dass jetzt dieser Überbau von fiktivem Kapital nur eine Folge ist der Krise im industriellen Kapitalkreislauf. Sondern ich finde, es hat sich natürlich beschleunigt seit den 70er Jahren, aber es ist eine Beschleunigung eben auch der langfristigen Tendenz der Ausweitung von Kreditverhältnissen, die eben auch nicht nur eine Krisenfolge ist, sondern auch produktive Basis gewissermaßen in der ganzen Geschichte des Kapitalismus. Gut, zu der politischen Frage denke ich halt schon, wie lange müssen wir diskutieren quasi, bis wir jetzt alle einer Meinung sind oder bis wir alle die richtige Analyse haben, die richtige Krisentheorie, bis wir dann zu einer Aktionseinheit kommen dürfen. Also du hast das eben in Frage gestellt, du hast gesagt, man muss erstmal quasi die Grundlagen klären und die Krisentheorie, vorher macht eine Aktionseinheit auch keinen Sinn. Nein, das Besondere ist gerade, bei Fragen der Aktionseinheit oder bei Fragen der Bündnisse, dass man akzeptieren muss, dass es Akteure zusammen kooperieren, die vollkommen unterschiedliche Auffassungen von der Realität haben. Und man kann nicht erwarten, dass sozusagen erstmal alle sich einigen müssen auf eine Position und dass man dann anfängt, quasi politisch aktiv zu werden. Und das, was du gesagt hast, diese, sozusagen das Einschalten in die immanenten Kämpfe jetzt, Verteidigung und so weiter, also klar, wir befinden uns in einer Situation der strategischen Defensive. Es erfolgt ein Angriff nach dem anderen auf die Lohnabhängigen und die gilt es zunächst mal abzuwehren, bevor wir überhaupt denken können, im Grunde genommen, an Befreiung oder an Überwindung des Kapitalismus. Meines Erachtens können natürlich diese defensiven Kämpfe nur effektiv geführt werden, wenn man eine Perspektive hat auf Emanzipation und Überwindung des Kapitalismus, weil man ansonsten immer halbherzig bleibt in diesen Kämpfen und letztendlich diese Defensive auch gar nicht konsequent organisieren kann. Aber die Tagesaufgaben sind eben genau diese Kämpfe. Ich meine, aktuell zum Beispiel jetzt soll die Pflegeversicherung auch umgestellt werden auf Kapitaldeckung. Das ist eine ganz konkrete Frage, wo die Spirale der Finanzmarktentwicklung wieder einen Schritt weiter gedreht wird. Das ist sozusagen keine abstrakte systemische Logik, die irgendwie ohne Akteure funktioniert, sondern es ist ein gesellschaftliches Kräfteverhältnis, ob sich das durchsetzt oder nicht und ob die Linke sich da einschalten kann oder nicht. Und da kann ich sozusagen mit Leuten von Attac kooperieren, die den Kapitalismus überhaupt nicht abschaffen wollen, sondern die nur eine Kritik am Neoliberalismus haben, die ich auch für verkürzt halte. Aber an dem Punkt kann ich mit denen einer Meinung sein und eine Aktionseinheit herstellen. Wir werden auch unter Marxisten wahrscheinlich auch in den nächsten 50 Jahren keine einheitliche Krisentheorie haben, weil einfach es so ist, dass bei Marx sich unterschiedliche Momente finden und wir können uns jetzt lange darüber streiten. Du hast dieses Moment der abnehmenden Arbeit, quasi der abnehmenden produktiven Arbeit, halt sehr stark gemacht. Das ist aus meiner Sicht einer der Widersprüche, die der Marx so darstellt im Kapital. Es gibt eine ganze Reihe anderer noch und die Frage ist eben, wie der zu gewichten ist. Aber meines Erachtens muss man jetzt auch ein bisschen sozusagen sehen, dass die Fragen der Politik und quasi des konkreten Handelns sich nicht direkt aus der Krisentheorie unmittelbar ableiten lassen. Das ist, hat meines Erachtens jetzt auch gar keine unmittelbaren Konsequenzen. Oder vielleicht kannst du es nochmal deutlich machen, dann, wenn die Konsequenzen bestehen würden. Also wie sozusagen jetzt eine Handlungsorientierung auf der Basis deiner Analyse aussehen würde. Ja, dann danke für eure Referate und Statements. Ich würde jetzt eine Frage von Thomas Laplowski anschließen, Norbert. Vielleicht kannst du noch mal ganz konkret was dazu sagen, welche Rolle, weil es wurde jetzt schon angesprochen, die unterschiedliche Perspektive auf Herrschaft, versachtlichte Herrschaft für unser Klassenverhältnis oder wie kommt das vor? Also meine Frage wäre, was für eine Rolle spielen Kräfteverhältnisse in deiner Analyse? Auf welcher Ebene sind die anzusiedeln? Die Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ist natürlich eine äußerst relevante. Ich will jetzt gar nicht die Frage diskutieren, was grundlegend ist. Ich sehe es als eine abgeleitete Fragestellung, in dem Sinne, dass nicht das Grundlegende das Klassenverhältnis ist, sondern die Produktionsweise, die Form des abstrakten und der abstrakten Reichtumsproduktion. Daraus leiten sich bestimmte, man kann es Klassenverhältnisse nennen, man kann es auch gesellschaftliche Kräfteverhältnisse etwas neutraler nennen, leiten die sich ab. Und natürlich gibt es Akteure und die Akteure sind auch zu benennen und es ist an dem Beispiel, das Thomas genannt hat, festzumachen, selbstverständlich richtig und notwendig, sich gegen Privatisierung des öffentlichen Versicherungswesens zu wehren. Es ist auch notwendig, sich gegen die Rente mit 67 zu wehren, ja, so wie in Frankreich die Aktionen ja auch stattgefunden haben. In Deutschland findet nichts dergleichen statt. Das ist schon auch ein Armutszeugnis für die Linke, dass sie da nicht in der Lage ist, den Fokus darauf zu richten. Sehe ich bin ich völlig d'accord. Die Frage ist, wo letztlich ja immer, wie werden Proteste begründet? Ja, also welchen Rahmen setzt man als Linke? Und da kommt es mir auch nicht drauf an zu sagen, wir müssen uns jetzt erstmal alle einig sein, Einheitsfront, sozusagen auf der theoretischen Ebene, und dann kann man eingreifen. Aber ich halte schon für notwendig, bestimmte Tendenzen, die ich für grundverkehrt halte, anzugreifen und dann zu sagen, bei der Aktion als solcher sich meinetwegen, also sich dagegen zur Wehr zu setzen, dass jetzt im Zuge der Krise überall gespart wird, ist notwendig. Aber verbinde ich es mit einer Polemik gegen die Banken, halte ich für grundverkehrt, oder verbinde ich es mit einer Argumentation, die darauf hinweist, auf die Widersprüche, die dieses System in sich trägt. Und das ist gar nicht so abstrakt, sondern lässt sich sehr gut vermitteln, zum Beispiel an der Frage des Wachstums. Ja? Warum muss dieses Wachstum sein? Was hat dieses Wachstum mit der kapitalistischen Produktionsweise zu tun? Was bedeutet dieses Wachstum? Nämlich keinerlei, eben nicht die Eröffnung einer Möglichkeit für ein gutes Leben für alle, sondern immer mehr Knechtung. Also es lässt sich sehr wohl konkretisieren, ohne den Finger zu richten auf die Banken und die Finanzinvestoren und wie es eben sozusagen dem Mainstream entspricht. Ja, die Linke muss da ja auch sich fragen, wie kommt es eigentlich, Attac war plötzlich Mainstream mit der Finanzkrise. Ja, da muss man sich schon fragen, ist da nicht an unserer Analyse was falsch? Hätte ich vielleicht daran anschließend auch noch mal eine Nachfrage an dich, Thomas. Du hast selber gesagt, dass bei bestimmten, also zum Beispiel Attac war jetzt auch gerade, dass du auch selber da tendenziell manchmal eine verkürzte Kritik an der Krise oder Kapitalismus oder wie auch immer wahrnimmst. Im Moment ist es ja so, dass die Linke eigentlich so einen Zweifrontenkrieg hat. Ne? Also du hast selber argumentiert mit dem Block an der Macht und veränderten Machtkonstellationen. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat man es ja auch immer wieder mit regressiven Krisenlösungsansätzen zu tun, also mit einem vermehrten Fundamentalismus zum Beispiel, den man überall findet. Da würde mich mal interessieren, was für eine Rolle das spielt in deiner Vorstellung von Praxis oder Politik. Ja, in der Tat ist es halt so, dass es Krisen zwar relativ offene Situationen sind, aber natürlich auch eine Rechtsentwicklung immer denkbar ist als Krisenlösung. Und das ist ja auch das, was wir aktuell sehen. Ich meine, wenn man sich die Wahlen zum Europäischen Parlament anschaut oder die verschiedenen nationalen Wahlen in letzter Zeit, ist sehr vieles nach rechts gegangen. Und wenn die Lohnabhängigen keine Perspektive haben, die das System transzendiert oder irgendwie positiv jetzt, ich sag mal, linksorientiert, internationalistisch, sozialistisch, dann liegt es natürlich nahe, im Grunde genommen die eigenen Interessen irgendwie vermeintlich zu verteidigen durch eine Abschottung gegen andere in der Konkurrenz. Ich meine, es besteht Konkurrenz unter den Lohnabhängigen, das ist ganz klar. Und man versucht, die Konkurrenz zu minimieren, wenn das nicht eben durch Solidarität auf größerem Maßstab geht, dann eben auf kleinerem Maßstab, auch zum Beispiel in nationalistischer Form, in rassistischer Form eben, dass man ein bestimmtes Kollektiv konstruiert. Also insofern gibt es immer verschiedene Wege, wie die Lohnabhängigen auf die Krise reagieren können. Und die Frage ist eben auch, welche Kräfte von oben sich durchsetzen in der politischen Führung. Dass wir in Deutschland aus meiner Sicht jetzt noch eine relativ positive Situation haben im Moment, im Unterschied zu den Nachbarländern, Österreich, Italien, Ungarn und so weiter, Niederlande, hängt damit zusammen, dass Deutschland auf der einen Seite ökonomisch Krisengewinner ist. Die Krisenlasten sind viel schärfer in den anderen Ländern, die sozialen Fragen zugespitzter. Wir haben durchaus profitiert von der Krise in den europäischen Nachbarländern. Die deutsche Staatsschuld kann jetzt günstiger finanziert werden als vorher. Die Zinsdifferenzen sind zugunsten der deutschen Staatsanleihen ausgegangen. Auf der anderen Seite liegt es auch an einem Akteur wie der Linken, die Partei Die Linke, meines Erachtens, die eine ganze Menge von diesem Potenzial absorbiert, was sich unter anderen Bedingungen auch nach rechts orientieren könnte. Die Linke ist noch nicht desavouiert durch eine nationale Regierungsbeteiligung und insofern hat sie immer noch eine positive Rolle gespielt in dem Zusammenhang, was die Kräfteverhältnisse anbelangt. Aber klar, es wird immer mehr Frontenkrieg geführt, auch innerhalb der einzelnen Akteure. Die Linke ist aus meiner Sicht kein konsolidierter Akteur, sondern da gibt es unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Fraktionen, die miteinander kämpfen in der Partei. Das gleiche gilt für die DGB-Gewerkschaften, wo unterschiedliche Linien miteinander im Kampf liegen. Das gleiche gilt für ATTAC, wo es sowohl kapitalismuskritische Kräfte gibt, als eben auch Kräfte, die den Kapitalismus verteidigen wollen und sozusagen nur gegen Neoliberalismus sind. Also insofern ist diese Auseinandersetzung auch innerhalb dieser Organisation zu führen natürlich. Das denke ich schon. Und noch ein Punkt zu der Polemik gegen Banken. Es geht ja nicht um eine Polemik gegen Banken, sondern es geht zum Beispiel darum, eben alternative Finanzierungsvorschläge zu machen. Also die Abwälzung der Krisenkosten auf die Lohnabhängigen mit einer konkreten Alternative eben zu versehen. Das quasi auf der Kapitalseite aufzubürden. Und man kann eben schlecht das Kapital als Ganzes angreifen in einer konkreten Situation, sondern man muss sehen, wo Angriffsmöglichkeiten sich bieten. Oftmals sind das eben nur einzelne Kapitalfraktionen. In der Krise waren das jetzt die Banken, die sehr stark im Zentrum standen. Es war genauso die Autoindustrie. Es gab auch keine Initiative der Linken zur Vergesellschaftung von Opel. Man hätte sehr gut die Frage der Konversion der Autoindustrie, das ökologische Problem verbinden können mit der Frage der Eigentumsverhältnisse. Die Arbeiter bei Opel waren sehr sauer gewesen auf General Motors, auf das Management. Das ist natürlich auch, kann man jetzt wieder sagen, ein chauvinistischer, nationalistischer Reflex, dass man quasi das amerikanische Management für verantwortlich hält für die eigene Misere. Aber die Linke kann das sozusagen nicht nur jetzt kritisieren, sondern die Linke hätte im Grunde genommen das aufgreifen müssen, diesen Impuls der Arbeiter bei Opel und sagen müssen, okay, wir sind für eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse, das Ding soll General Motors abgenommen werden, der Staat muss eine Perspektive herstellen für eine veränderte Verkehrspolitik und für eine Konversion dieser Betriebe. Und dann müssen wir sehen, wie die Arbeiter quasi zusammen mit den Ingenieuren dort neue Produkte entwickeln können. Diese Initiative, gut, jetzt hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Kongress gemacht zur Automobilzukunft, 1,5 Jahre zu spät im Grunde genommen. Die Linke ist eben einfach zu langsam in den Prozessen. Und Ähnliches gilt für die Banken, Ähnliches gilt für die Stromkonzerne, für die AKW-Frage. Die Frage der Eigentumsverhältnisse und der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse und Produktionsverhältnisse kann an solchen Punkten konkret gestellt werden. Vergesellschaftung des Bankensektors, Vergesellschaftung der Stromkonzerne, Vergesellschaftung der Autokonzerne, das sind sozusagen Fragen, die man in der konkreten Auseinandersetzung, als das diskutiert wurde, in den Medien, in der Öffentlichkeit eben von links auch hätte aufgreifen müssen. Und da kann man sich nicht sozusagen jetzt nur abstrakt auf das Gesamtkapital oder auf die kapitalistische Produktionsweise im Allgemeinen beziehen, sondern man muss das eben verknüpfen quasi mit den alltagspraktischen Fragen, die sich in der konkreten Auseinandersetzung dann stellen. Ja, vielen Dank. Nachdem wir hier vorne jetzt schon relativ viel geredet haben, würde ich mal zur ersten Fragerunde übergehen. Wir würden das so machen, dass ich jetzt 3, 4 Fragen sammle und die dann an das Publikum zurückgebe. Also los. Ich weiß, dass ganz viel Diskussionsbedarf. Okay, willst du vielleicht dann einfach anfangen? Kannst du versuchen, laut zu sprechen? Ich kann auch laut sprechen. Wenn über Finanzkapitalismus geredet wird, dann hätte ich mir auch einen Hinweis darauf gewünscht, dass sich seit Jahrzehnten, die Entwicklung der Geldmenge von der Realwirtschaft abgekoppelt hat, dass es also einen immensen Geldüberhang gibt. Und das ja eine ganz wichtige Erklärung ist für die Existenz der Finanzblase und auch in gewisser Weise für die Funktion der Finanzblase heute. Denn dieser Geldüberhang ist in der Finanzblase gefangen und die Finanzblase verhindert im Prinzip, dass dieses Geld zu einer entsprechenden Inflation in der Realwirtschaft führt. Und weiterführend müsste man natürlich darüber nachdenken, wie kam es zur Entstehung der Finanzblase, was hat sie für eine Ursache? Also warum ist überhaupt dieser Geldüberhang entstanden, der dann zur Entstehung der Finanzblase geführt hat? Ich weiß nicht, ob die Anwesenden Marx gelesen haben. Wenn ja, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Karl Marx genau die Geldakkumulation, was ja das Wesen des Kapitalismus ist, gar nicht erklärt hat. Ist leider den wenigsten aufgefallen, Rosa Luxemburg ist es aufgefallen, leider ist sie dann sehr früh gestorben worden, muss man ja sagen, sodass diese Diskussion im Lande verlaufen ist. Aber wenn man diese Dinge zur Kenntnis nimmt, dann kommt man vielleicht zu einer etwas weiterführenden Analyse der Probleme, die wir heute haben, dass die Profitakkumulation oder das Bedürfnis der Investoren nach Profitakkumulation letztendlich eine wesentliche Ursache für die Entstehung der Finanzblase und für ihre Existenz und für ihre krampfhafte Bewahrung durch Politik und durch Wirtschaft ist. Denn ohne Finanzblase könnte der heutige Kapitalismus, wie er ist, nicht existieren. Das Problem ist, wir müssten also, um das ganze Dilemma aufzulösen, sehr viel radikalere Lösungsvorschläge machen, als die eigentlich in Frage zu stellen. Aber ich will keine Probe verraten. Vielen Dank. Deine Frage. Also ich hätte an beide mal eine Frage, und zwar betreffend der Praxis. Ja, an dich erstmal, Thomas. Du hast ja die Bedeutung von Bündnissen und auch von revolutionärer Realpolitik ziemlich in den Mittelpunkt gestellt. Die Frage, die sich für mich darüber gestellt hat bei deinen Ausführungen, also wie wehrt man sich denn konkret auch dagegen, dass man irgendwie absorbiert wird in seinen Forderungen vom Staat? Ja, also dass man irgendwie von dem System vereinnahmt wird. Ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, die so bei deiner Strategie oder Praxis irgendwie immer über allem schwebt. Und an den Herrn T-Shirt. Mir war nicht so ganz klar, was jetzt deine Alternative wäre, halt jetzt irgendwie zur Bankenblockade. Also für mich ist es immer problematisch, wenn man sich irgendwie so gesellschaftliche Diskursen komplett verweigert und sagt, nee, das ist so grundfalsch, also damit da verbauen wir uns komplett. Ja, ich finde, das muss man halt aufgreifen, da muss man rein und da muss man auch irgendwie Politik mitmachen. So, ja. Und es wäre wirklich sich für mich die Frage stellen, also bei deiner Form, wo ist da Praxis eigentlich möglich, wenn man nur das Ganze angreifen kann. Ich habe noch eine Frage. Ja, eine Frage an Thomas, weil ich schon zumindest Teile deiner Politikvorstellung erstmal teilen sollte, also zumindest Politik nicht nur als Theoriepolitik zu begreifen oder so. Aber was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass gerade auch in Bezug auf die Krise sozusagen den Klassencharakter in den Mittelpunkt zu stellen. Weil ich schon einerseits den Eindruck habe, dass es sozusagen nicht nur die Lohnabhängigen sind, die es trifft. Und dass wir zum Beispiel dieses Sparpaket vor allen Dingen ja auch gegen diejenigen, die nicht in Lohnarbeit stecken, gerichtet ist, in allererster Linie. Also auch quasi ein Konflikt um den Staatshaushalt ist, der unter Umständen auch alle Staatsbürger trifft und nicht sozusagen alle Angehörigen von Klassen, natürlich in unterschiedlicher Weise. Andererseits ist die Krise auch unter Nationen verhandelt worden, also die deutschen Lohnabhängigen haben sich oder können sich von dieser Krisenlösung, und das tun die Gewerkschaften auch, einen, sag ich mal, mittelfristigen Vorteil erhoffen, sozusagen für die gesamte Volkswirtschaft und damit auch für sie. Also die Frage ist, erstens, ist die Krise überhaupt in diesem Klassengegensatz zu verhandeln? Ja, und die zweite Frage an Robert, was wäre, oder wenn du quasi die politische Intervention nur als Theoriepolitik begreifst, wie soll denn so eine Intervention aussehen, außer Flugblätter zu verteilen? Ja, also mit der Geldmenge und dem Geldüberhang, ich würde gar nicht nur von einem Geldüberhang reden, weil das setzt ja voraus, dass man die Geldmenge messen kann an dem, was sie eigentlich sein sollte, sozusagen. Und ich würde eher so sehen, dass das Kreditsystem tendenziell schneller wächst quasi als die Realakkumulation, aber dass das auch eine langfristige Tendenz ist im Kapitalismus und dass da eben ein widersprüchliches Verhältnis besteht, dass auf der einen Seite es notwendig ist, dass dieser Kreditüberbau schneller wächst, auf der anderen Seite aber eben auch es sein kann, dass er halt zu schnell wächst und dann es Entwertungsprozesse gibt in Krisen, wo ein Teil dieses fiktiven Kapitals oder des Kreditgeldes wieder vernichtet wird. Und meines Erachtens hat eben Rosa Luxemburg das zu wenig gesehen, diese Entwicklung des Kredits als Grundlage auch der Reproduktion. Ich meine, Luxemburg hatte halt die Vorstellung, dass diese Märkte außerhalb des Kapitalverhältnisses irgendwo herkommen müssen. Und meines Erachtens ist sozusagen durch den Fordismus die ganze Entwicklung im 20. Jahrhundert, dass die Lohnabhängigen mit ihrer Massennachfrage selbst zur Triebfeder der Kapitalakkumulation geworden sind, ist Luxemburg als zu eingeschränkt falsifiziert worden. Und die Entwicklung des Kreditsystems ist natürlich auch in gewisser Weise eine Lösung für die Reproduktionsprobleme, die sie thematisiert hat. Was dann radikaler sein soll als die Eigentumsfrage, weiß ich nicht. Das ist mir jetzt nicht klar geworden. Meines Erachtens ist die Eigentumsfrage schon die Grundlage jetzt, wenn es um eine andere Produktionsweise geht. Die Produktionsverhältnisse sind zunächst mal Eigentumsverhältnisse auch. Bei den Bündnissen, bei der revolutionären Realpolitik, eine Vereinnahmung durch das System zu verhindern, ist meines Erachtens gar nicht möglich. Es ist auch irgendwie eine falsch gestellte Frage, weil wir immer schon Teil des Systems sind. Ich würde von einer radikalen Immanenz ausgehen. Ich meine, man kann natürlich sagen, die Gedanken sind frei, wir sind alle Antikapitalisten und insofern stellen wir uns irgendwie außerhalb des Systems. Aber durch unsere Alltagspraxis reproduzieren wir es ja jeden Tag. Und insofern stellt sich die Frage natürlich jetzt, warte ich jetzt quasi auf eine Revolution oder kämpfe ich um irgendwelche Kompromisse, um veränderte Formen von kapitalistischer Vergesellschaftung. Und ich würde halt sagen, es ist falsch, einen Gegensatz aufzumachen zwischen dem Kampf um bestimmte Kompromisse oder um einen anderen Typ von Kapitalismus und dem Kampf quasi für die Überwindung des Kapitalismus. Sondern man muss sich die Frage stellen, wie die Veränderung des Kapitalismus-Typs oder wie bestimmte neue Kompromisse beitragen können zu einer Veränderung der Kräfteverhältnisse, die uns wiederum dem Ziel der Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise einen Schritt näher bringt. Wir können das nicht einfach abstrakt als Gegensatz behandeln, sondern müssen quasi das in einer anderen Weise auch dialektischer, widersprüchlicher denken, diesen Zusammenhang von Reform und Revolution. Und in der Tat halte ich die Klassenfrage für zentral. Ich meine, eines der großen Probleme in der jetzigen Situation ist eben, dass es soziale Bewegungen gibt bei klassenunspezifischen Fragen, die eine große Resonanz haben, Stuttgart 21 oder die Castor-Transporte, aber dass es nicht gelingt, für die sozialen Fragen entsprechende Bewegungen zu organisieren. Und es ist vielleicht ein Missverständnis gewesen, ich habe einen weiten Begriff von Lohnabhängigen, ich würde natürlich die Arbeitslosen oder die Rentner damit einschließen oder Leute, die sich in Ausbildung befinden, weil letztendlich ihr Schicksal ist, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Egal, ob sie es jetzt können oder nicht sozusagen. Auch wenn sie ausgeschlossen sind als Langzeitarbeitslose, sind sie lohnabhängig, weil sie indirekt quasi abhängen von dem Lohnverhältnis, von den ganzen Regulationsformen, die sich um das Lohnverhältnis halt herum entwickeln. Da kann man natürlich jetzt immer noch sagen, gut, die Lohnabhängigen, das sind nicht alle. Es gibt auch noch die kleinen Selbstständigen, es gibt so ein traditionelles Kleinbürgertum. In anderen Gesellschaften sind diese Schichten auch noch viel relevanter. Da gibt es sozusagen Kleinproduzenten, Bauern und so weiter. Also ich finde, da muss man unterscheiden zwischen der Arbeiterklasse im engeren Sinne, den Lohnabhängigen im weiteren Sinne und den beherrschten Klassen, die auch noch etwas umfangreicher sind, eben als die Lohnabhängigen nur. Aber es gibt eben einen Gegensatz von beherrschten Klassen und herrschenden Klassen und meines Erachtens gilt es, halt Bündnisse auch zu schließen unter den beherrschten Klassen und die Spaltungen zu überwinden, die unter den Lohnabhängigen bestehen. Und natürlich ist ein zentrales Moment der bürgerlichen Politik und der Reproduktion von Herrschaft, die Spaltung herzustellen unter den Drogenabhängigen. Zum Beispiel die Spaltung zwischen Arbeitslosen und noch Arbeitsplatzbesitzern. Und umgekehrt wird halt die Einheit der Kapitalfraktionen auch erst über den Staat hergestellt. Es gibt sozusagen kein Subjekt Gesamtkapital. Und das ist eben die Bedeutung der staatlichen Politik. Und insofern auch die, die konkreten Fragen, um die es da geht, da stellt sich immer die Frage, wo kann die Linke die Widersprüche in dem Machtblock vertiefen zwischen den Kapitalfraktionen und wo kann sie Spaltungen unter den Lohnabhängigen oder unter den subalternen Klassen versuchen zu überwinden. Und wenn man zum Beispiel eine Forderung erhebt, Vergesellschaftung der Banken, dann halte ich das sozusagen für eine Zuspitzung der Widersprüche in dem Machtblock, zumindest potenziell. Ich meine, ich würde natürlich auch sagen, man muss jetzt da immer vorsichtig sein und auch klar machen, dass es zum Beispiel auch ein Interesse des industriellen Kapitals an der Entwicklung der Finanzmärkte gibt. Das ist auch eines unserer Probleme, dass der Machtblock außerordentlich homogen erscheint. Also die Widersprüche zwischen dem finanziellen Kapital und dem industriellen sind gar nicht so tief in Bezug auf diese Frage der Finanzmärkte. Der BDI ist auch gegen eine Re-Regulierung der Finanzmärkte, weil sie von dieser Entwicklung der letzten Jahrzehnte eben profitieren, durch erweiterte Finanzierungsmöglichkeiten und erweiterte Handlungsspielräume. Aber das heißt ja nicht, dass es falsch ist, jetzt eine Re-Regulierung auf die Agenda zu setzen. Also ja, ich fange mal von hinten an. Die Frage war, du hast unterstellt, ich stelle mir politische Interventionen nur als Theoriepolitik vor. Also es ist ein Missverständnis. Eben zunächst einmal habe ich hier die Notwendigkeit benannt, die theoretische Reflexion zu vertiefen, gerade auch in der Situation der Krise, weil gerade in der Situation der Krise die verschiedenen Formen verkürzter Kapitalismuskritik jetzt im weiteren Sinne an die Oberfläche kommen. Und zunächst einmal rede ich natürlich hier vom Standpunkt eines Menschen, der Theorie betreibt und damit auch theoretische Interventionen. Das ist nicht das Gleiche wie die unmittelbare Vermittlung in gesellschaftliche soziale Bewegungen hinein. Da kann ich auch nur begrenzte Antworten darauf geben. Das ist aber im Prinzip lässt sich von jedem kritischen Standpunkt aus eine solche Vermittlung betreiben. Die Frage ist nur wie. Wir haben heute den Blick ein wenig darauf verstellt, dass es auch anders geht, weil bestimmte, sagen wir mal, Formen der Kapitalismuskritik auch in der Linken im Grunde hegemonial sind und dann so etwas wie diese Fixierung auf die Banken als der entscheidende Ansatzpunkt gesehen wird, ja, oder als ein ganz zentraler Ansatzpunkt. Und dann kommt die Frage, ja, wenn nicht gegen die Banken, ja, was soll man denn sonst machen? Natürlich, es gibt jede Menge Ansatzpunkte. Es ist nur die Frage, aus welcher Perspektive schaue ich mir die Gesellschaft an und wie formuliere ich Kritik, beziehungsweise wie formuliere ich den Rahmen einer Kritik, in dem sich Widerstand oder Gegenwehr gegen politische und soziale Zumutungen artikuliert. Beispiel. Natürlich ist es notwendig, ich habe es eben schon gesagt, es wäre sehr notwendig, sehr wichtig, sich gegen die Rente mit 67 zu stellen, analog dem Protest, die es in Frankreich gab. Die Frage ist, stellt sich dann aber auch dann, wie begründe ich einen solchen Protest? Meiner Auffassung nach müsste es grob gesagt so sein, dass Bezug genommen wird auf den enormen Reichtum, den diese Gesellschaft hat. Ja, also was ist das für eine Absurdität, eine Gesellschaft, die so produktiv ist, ja, wie nie eine Gesellschaft zuvor? Sagt ihren Gesellschaftsmitgliedern, ihr müsst länger arbeiten und wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Das ist ja völlig grotesk und das fällt niemandem mehr auf. Warum? Weil alle in den Kategorien des Geldes denken und den Kategorien des Geldes erscheint es dann tatsächlich so, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, weil alle möglichen Schulden angesammelt wurden, die irgendwie wieder reingespart werden müssen. Tatsächlich werden diese Schulden natürlich nie abgetragen. Ja? Die können gar nicht abgetragen werden. Das ist ja völlig grotesk. Das sind ja Dimensionen, das geht gar nicht. Ja? Das geht auch nicht, wenn alle von heute auf morgen aufhören zu essen und trotzdem weiterarbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Und das muss man aber benennen. Es fällt aber niemand mehr auf, weil alle in den Kategorien des Geldes denken, eben dieser Kategorie des abstrakten Reichtums. Was wir dagegen geltend machen müssen, ist die Kategorie des stofflichen Reichtums. Und zwar auch der Möglichkeiten des stofflichen Reichtums. Was ist möglich in einer Gesellschaft, die solche Produktivitätspotenziale hat? Was wäre möglich, wenn sie nicht in dieser absurden Form Reichtum produziert? Und das kann man sehr wohl geltend machen, gerade an der Frage der Rente mit 67, gerade an der Frage der Arbeitszeitverlängerungen. Gerade an der Frage der Lohnsenkung, also da lässt sich das überall deutlich machen. Es muss nur entsprechend überhaupt erstmal auch im Bewusstsein der Linken angekommen sein, derjenigen oder derjenigen, die sich als gesellschaftskritisch verstehen, um dann diese Vermittlung zu leisten. Stattdessen, und das ist meine Kritik, stattdessen wird einfach angeknüpft an dem sozusagen an dem Alltagsverstand, wie er in der Bildzeitung auch zutage kommt, und man versucht sich darüber zu vermitteln. Dagegen wende ich mich. Ja, das halte ich für grundverkehrt, nicht die Praxisvermittlung als solche. Und dann ganz kurz noch zur Frage der Eigentumsfrage oder zur Frage der Eigentumsfrage. Was geht radikaler als die Eigentumsfrage? Ich denke, man muss erstmal fragen. Man muss erstmal die Frage stellen, was wir unter Eigentumsfrage hier verstehen. Vergesellschaften der Banken wäre nur die Überführung der Banken aus Privatbesitz in Staatsbesitz. Ja? Und das würde heißen, dass die Banken in der gleichen Weise weitermachen müssen, wie es die Privatbanken auch tun, so wie es jetzt die staatlichen Banken ja auch tun. Das ist eben nicht die Eigentumsfrage. Die Eigentumsfrage stellt sich auf einer grundsätzlicheren Ebene. Die Eigentumsfrage ist die Frage der Vermittlung über Produktion von Waren, dass sich Menschen darüber gesellschaftlich vermitteln, dass sie Waren produzieren, dass sie sich selber tagtäglich zur Ware machen und damit gewissermaßen sich selber als Eigentum sehen. Also meine Arbeitskraft ist Eigentum, die verkaufe ich jeden Tag. Das sind die Eigentumsverhältnisse. Diesen aufzuheben, natürlich gibt es da Vermittlungsschritte hin, aber die Vergesellschaften der Banken halte ich an der Stelle für keinen Schritt in diese Richtung. Das bleibt völlig auf der Ebene der Verwertungslogik und das hat ja in vielen Ländern stattgefunden. Ja, selbst in Chile in den 70er, wann war das jetzt? Ende der 70er war das, glaube ich, oder war es Anfang der 80er? Ich verliere mal den Überblick. Haben sie die Banken verstaatlicht nach Finanzcrash? Ja, wozu? Um sie nachher wieder in die Privatwirtschaft zu entlassen. Weil die natürlich als staatliche Banken genau das gleiche tun wie die Privatbanken auch. Sie müssen hier diese Systemfunktionen am Laufen halten. Ich würde jetzt in die nächste Fragerunde gleich. Also wenn ihr was fragen wolltet, meldet euch einfach, dann sammle ich das. Hätte aber vorher noch ganz kurz eine Anmerkung zu dieser Bankenblockade, weil das ja genau auch der Ansatz war, warum wir das diskutieren wollten. Ein Aspekt davon, der jetzt in der Diskussion bisher noch nicht gefallen ist, war, dass die Bankenblockade gerade in Frankfurt so viel diskutiert wurde, weil nicht nur wegen der inhaltlichen Forderungen, die damit getragen werden sollte, sondern auch wegen der Praxis. Also weil die Idee schon war, an einem Wochentag praktisch eine Massenblockade von Banken zu machen, das hätte bedeutet, ein politischer Streik von Arbeitnehmerinnen, die sich daran beteiligt hätten, und hätte auch bedeutet, ein Übertreten von bürgerlichen Verkehrsformen, was ja jetzt dann nicht unbedingt so direkt am Alltagsbewusstsein anknüpft. Also vielleicht nur noch mal kurz die zwei Aspekte, vielleicht kann man die Diskussion noch aufnehmen. Und dann wäre deine Frage. Was? Also du hast gesagt, Kritik an den Banken, nicht in der Bankenblockade ausgebracht werden sollte, wäre der bürgerlichen Mitte angekommen. Das scheint ja auch nicht plausibel. Und vorhin hast du mal gesagt, es gibt antisemitische spannend, wenn du das ausführst. Weil ich habe das Gefühl, es gibt einen großen Unterschied zwischen Jakob-Denker, also tatsächlich ein Mob, der Menschen umbringt, weil sie was Böses gemacht haben, oder zu sagen, Banken sollen verstaatlicht werden, Gewinne sollen anders verteilt werden, das soll die Boni anders umgegangen werden oder so. Und ich habe die Intuition, oder wirklich belegt zu haben, dass die Krisenmodelle, die gerade angeboten werden, nicht so sehr sagen, die Banken haben was falsch gemacht, sondern entweder die faulen Griechen oder die spätrömische Dekadenz der Arbeitslosen oder die Einwanderer von Galatien. Mhm. Ich glaube, es gibt eine ganze Palette von unglaublich ekligen Krisenerklärungen, die gerade nach meinem Gefühl total an Fahrt gewinnen und irgendwie so zwangig wollen. Also, okay, vielen Dank. Dann werden wir noch einmal. Ja, es ist schwierig, auf die Menge an Reaktionen zu antworten, aber was die Geldmenge betrifft, man kann ganz klar zeigen, dass die Geldmenge seit den 80er Jahren, seit den 70er Jahren durchschnittlich jährlich um 8% wächst. Durchschnittlich. Während das Wirtschaftswachstum durchschnittlich bei 3% inzwischen darunter liegt. Woraus, wenn man sich das einfach grafisch vorstellt, klar wird, dass die Geldmenge wesentlich schneller gewachsen ist, permanent schneller wächst als die Waren- und Gütermenge, also die Realwirtschaften. Das heißt, es gibt einen enormen Geldbetrag, der in die zig Billionen geht, der nicht durch Waren gedeckt ist und auch nicht durch andere Sachen vermögenswert, also alle Sachen vermögenswert, sondern der durch nichts anderes gedeckt ist als durch Finanzprodukte. Ich will aber, wie gesagt, das gar nicht ausführen, was das jetzt bedeuten würde für die ganze Frage der Finanzkrise. Das ist aber schon davon zum Thema Aktionseinheit. Ich meine, wie will ich eine Aktionseinheit herstellen, wenn ich kein glaubhaftes, irgendwie ein bisschen in die Zukunft weisendes Programm habe, irgendeine sinnvolle Analyse, eine sinnvolle Strategie. Das, was ich hier höre, ist für mich ein bisschen der Schlauch von vorgestern, weil es eben genau nicht die Eigentumsfrage ist. Du hast es ja genau gesagt. Es reicht eben nicht, die Banken zu verstaatlichen oder von mir aus zu vergesellschaften und in Genossenschaftseigentum zu überführen. Das ist nichts anderes, sondern man muss die Bankgesetze ändern. Und dazu muss man gucken, ich hatte das schon erwähnt mit Marx, dazu muss man gucken, wo kommt eigentlich der Profit her? Brauchen wir überhaupt Profit? Wir sind in einer Profitideologie gefangen, die zu einer ganzen Kettenreaktion von Fehlern führt, die am Ende in der Finanzkrise ändert, weil wir letztendlich gezwungen sind, wegen der Profitideologie, die letztendlich aus dem Mittelalter stammt, in einem Kettenbriefsystem zu leben. Und das ist die eigentliche Ursache und Funktion der Finanzblasen. Und erst wenn wir dann irgendwie etwas realistischere Krisenanalyse auf den Tisch legen, dann denke ich, können wir auch mehr Leute gewinnen, auf die Straße zu gehen. Wenn ich eben einfach vage haut die Banken platt oder die Lenker oder so, dann sagen alle, naja, ich habe aber mein Geld auf der Bank, ich will nicht, dass die untergehen. Also ich muss eben, es reicht nicht einfach zu sagen, die Banken sind schuld und die Banken profitieren von der Krise, sondern ich muss sagen, wie ich mir andere Banken vorstelle. Und da reicht es eben nicht zu sagen, ich will die vergesellschaften, sondern ich muss sagen, wie die konkret anders arbeiten müssen, egal wer der Chef ist. Ob das ein staatlicher Bankangestellter oder ein Privater oder wer auch immer ist. Die Eigentumsfrage ist relativ sekundär. Okay, vielen Dank. Entschuldigung, ich habe laut gesprochen, damit ich alle verstehen. Ja. Das geht nicht. Aber ich glaube, das okay, ja, ich würde nochmal da grundsätzlich sagen, vergesellschaften heißt ja nicht unbedingt verstaatlichen. Und zum anderen, ich glaube nicht, dass Geld oder irgendwas das Problem mit Geld zu tun hat, weil bei Marx ja schon steht, dass Geld nur ein gesellschaftliches Verhältnis ist. Und es vermehrt sich auch nicht einfach Geld aus Geld, das wäre ja eine fetisierte Form. Da gibt es bei Marx nämlich diesen Zwischenschritt und ich glaube, da werden sich Thomas und Norbert insofern einig, nämlich das ist, kommt denn das Mehr her? Wo kommt denn der Mehrwert hin? Und das ist halt nur die Ausbeutung von Arbeitskraft. Und diese Ausbeutung vergisst man halt, wenn man nur sieht, aha, da kommt aus mehr Geld auf einmal mehr Geld raus. Da vergisst man diesen Zwischenschritt der Ausbeutung. Und um den geht es Marx. Und jetzt, da würde ich auch nochmal fragen, wegen der Gemeinsamkeiten von euch beiden. Weil Thomas, du hast gesagt, die Linke ist meistens zu spät. So, wenn was passiert ist, dann fängt sie mit der Analyse an und mit der Praxis dann noch ein Jahr drauf. Aber was ich so ein bisschen jetzt bei Norbert gehört habe, ist ja zumindest nicht, dass die Krise jetzt sicher kommt, aber zumindest, dass die Krisenwahrscheinlichkeit steigt. Und bei dir war es so, naja, es bildet sich so eine Art Finanzkapitalismus raus, so eine Art konkrete historische Analyse. Und da würde mich nochmal interessieren, steigt damit denn auch die Krisenwahrscheinlichkeit? Ich glaube, du hast vorhin sowas auch in diese Richtung gesagt, weil da wäre ja nochmal auch interessant für die Linke zu wissen, ob nicht jetzt vielleicht auch, weil diese Krisen werden ja in immer größerer Zeit, kommen die ja auch, die werden ja immer heftiger in den letzten 10 Jahren, ob nicht dann noch der nächste heftige Schub eigentlich noch vor uns steht, ob uns nicht dann darauf vorbereiten müssen, dass darauf auch unsere Strategien ausgerichtet sein müssten, weil dass sich jetzt neue Finanzprodukte entwickeln, das ist ja jetzt auch nicht so neu in der Geschichte des Kapitalismus. Beispielsweise Rudolf Hilferding, Anfang 20. Jahrhundert, hat ja auch sowas für ein Buch geschrieben, der Finanzkapitalismus, wo er gesagt hat, das ganze Kreditsystem und so weiter, gibt es ganz neue Sachen. Und es kam ja dann auch ein bisschen später noch eine viel heftigere Krise, ob wir nicht uns ein bisschen darauf auch vorbereiten müssten. Und dann ist ja doch die Frage doch ganz entscheidend, welche Krisenanalyse habe ich? Habe ich so eine Krisenanalyse im Sinne von, also wenn es ums Ganze geht, dann kann ich natürlich auch überall hingehen. Also ich meine, da kann ich natürlich auch zu einer Bank Blockade machen. So. Also warum denn nicht? Aber dann würde mich schon interessieren, welches Bewusstsein haben denn die Leute, die diese Bank blockieren? Tun sie es, weil sie sagen, wir haben eine gesamtgesellschaftliche Perspektive und wir machen das als eine Aktion. Natürlich sind die Banken genauso dran beteiligt wie der Produktionssektor und da erscheint halt nur was bei den Banken, deswegen machen wir das. Oder machen wir es, weil wir wirklich glauben, dass der Kapitalismus eigentlich gerettet werden kann, bloß die Banken profitieren jetzt eigentlich davon und das wäre schon ein Unterschied ums Ganze. Und den könnte man ja auch durchaus einfordern von reformistischen Kräften wie der Gewerkschaft, weil den Klassenkampfpunkt, der ist ja so nicht unbedingt direkt gegeben, auch bei der Bankenblockade im Gegensatz zu jetzt einer Opel-Auseinandersetzung oder so. Da müsste man ja auch nochmal eine Übersetzung bringen und die schafft man ja nur, wenn man auf die Produktion geht. Ich glaube, das waren jetzt 3 Fragen. Ja, genau, es fehlen hier auch 3 drauf. Dann noch eine. Ja, sehr weit. Naja, gut, also ich meine, wir haben auch viele Fragen, aber ich kann sie nicht wirklich alles stellen. Aber eine konkrete, also du hast ja zum Beispiel vorhin immer, also der Thomas hat, glaube ich, hat irgendwie mal von der Aktionseinheit geredet, da hast du gesagt, das geht eigentlich erst dann, wenn man quasi. Man muss zwar nicht warten, bis wir alle einig sind, aber irgendwie muss man doch warten, bis man die richtige Analyse oder man muss mit der richtigen Analyse machen. Gleichzeitig sagst du, Aktionen gegen die Rente sind 67, wären natürlich völlig angebracht, würde ich dir auch zustimmen, als ein Punkt, weil die Rente sind 67, finde ich, ein Punkt in ganz vielen. Wäre vielleicht auch wirklich schön, dass es mit den Unabhängigen nochmal geklärt wurde, weil es hat mich auch die ganze Zeit so ein bisschen gestört. Und jetzt stellt sich für mich schon die Frage, da nimmt dann gerne Bezug auf Aktionen in Frankreich, in Griechenland, in Weiß der Hecker, wo es total abgeht. Wir schauen mit Neid dahin. Aber was ist eigentlich, also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass in Frankreich irgendwie diese, keine Ahnung, brauchen die Leute, die da auf die Straße gegangen sind, gegen verschiedene Sachen, vorher unbedingt einen, sag ich jetzt mal, Aktionsanalyse oder Aktionskonzept haben würden. Also Aktionskonzept vielleicht schon, aber keine gemeinsame Analyse. Ich bin ganz sicher, wenn wir jetzt hier anfangen würden, mit den Leuten darüber zu reden oder sie zu mobilisieren, die gegen Rente mit 67, dass wir auch ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und sicherlich auch ganz unterschiedliche Triebfedern treffen würden. Für mich ist es so, dass ich sage, natürlich gibt es Punkte, die gehen gar nicht. Also, was weiß ich, wenn also das National-Deutsch-Faschist-Rio oder so, das geht gar nicht. Ansonsten sage ich mal, an vielen Punkten werden Proteste ja auch nur da stark und die Vielfältigkeit auch gegeben ist. Für mich wäre schon nochmal die Frage ganz konkret, also ja, wie ist man damit um? Also wenn ich warte, bis es alle getickt haben, was ist eigentlich, was passiert? Vielen Dank. Wer von euch möchte? Ja. Ja. Ja. Die Frage von dir war, bezog sich auf die Bandenkritik. Ist Bandenkritik immer gleich antisemitisch zugespitzt? Ne? Das habe ich bewusst nicht gesagt, weil ich auch nicht glaube, auch nicht denke, dass das so ist. Vor allem kommt es natürlich auch darauf an, wie Banden kritisiert werden. Aber so wie du es jetzt formuliert hast, hat das einen anderen Charakter, als wenn die übliche Hetze gegen Gier der Spekulanten und so weiter stattfindet. Aber ich beharre trotzdem darauf, dass das Auseinanderreißen von Finanzkapital und Realkapital in dem Sinne, dass das Finanzkapital auf dem Realkapital lastet, das Realkapital ausbeutet, gewissermaßen aussaugt, die Realwirtschaft aussaugt, die Staatsfinanzen, Sozialsysteme aussaugt, dass das eine Struktur ist, die kompatibel ist, die ideologisch zunächst mal entspricht der Struktur, die der Antisemitismus hat, sozusagen. Ein wesentliches Element des Antisemitismus ist, nämlich raffendes und schaffendes Kapital gegenüberstellt. Insofern ist jede isolierte Bankenkritik immer schon extrem anfällig auch für antisemitische Tendenzen, ohne deswegen gleich schon per se antisemitisch zu sein. Aber ich denke, das liegt tatsächlich dann auch in der die verkürzte Analyse, die verkürzte Kapitalismuskritik ist in diesem Sinne immer schon anfällig dafür oder hat insofern immer schon eine gewisse Strukturanalogie zum antisemitischen Wahn. Das ist das Problem. Trotzdem würde ich da unterscheiden. Also ich gehöre nicht zu denen, die pauschal sagen, ach, da redet einer von den Banken und kritisiert die Banken antisemit. Ja? Das halte ich für verkehrt und für auch völlig also verkehrt, theoretisch und dann auch für jede Diskussion schlicht und einfach tödlich. Ja? Die andere Sache, dass es neben der Kritik an den Banken oder der Hetze gegen die Banker und Spekulanten ja immer auch noch andere gibt, die oder sogar mehr in den Vordergrund rücken, hast du gesagt, die faulen Griechen, die Hartz-IVler in der Hängematte, die arabischen und türkischen Migranten, die sich wie die Karnickel vermehren, aller Sarrazin. Ja, die gibt es auch, es geht ineinander über, aber man sieht auch, dass eins das andere sehr schnell ablöst. Ja, also sagt, gibt's, also es ist ja Konglomerat von Sündenböcken oder Projektionsfiguren vielmehr, Sündenböck ist zu unspezifisch ausgedrückt, Projektionsfiguren, die durchaus zusammengehen. Das kann man auch zeigen, wie der Zusammenhang, gibt durchaus auch einen inneren Zusammenhang, grundsätzlich zunächst mal überhaupt die Personalisierung gesellschaftlicher Strukturen, die dann aber in einer spezifischen Weise als Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus sich dann äußert. Gut, ganz knapp dazu. Dann war die Frage, gut, stärkerer Krisenschub steht bevor, das war eher eine Frage an den Thomas. Ich brauche ich glaube jetzt nicht beantworten. Sicher steht da noch einiges bevor. Also wir haben, oder bin ich doch in der Antwort. Die Rettung der Versuch, diesen Finanzmarktcrash aufzufangen, hat ja ungeheure Geldmassen mobilisiert. Also es mussten ungeheure Geldmassen mobilisiert werden an den Finanzmärkten und über die Staatsfinanzen im Wesentlichen. Und da kracht es ja jetzt noch an allen Ecken und Enden. Also es ist durchaus nicht ausgemacht, dass der Euro nicht in nächster Zeit zusammenbricht. Ja, ich will das jetzt gar nicht als definitive Prognose in den Raum stellen, aber zumindest die Gefahr besteht. Ganz klar, also jetzt die Irland-Krise und die Portugal und jetzt ist eben die Rede davon, dass wenn Italien und Spanien bei den Finanzmärkten durchfallen, dann kann das das Auseinanderbrechen des Euro-Rands bedeuten mit katastrophalen wirtschaftlichen und auch politischen Konsequenzen. Also weil das wird sicherlich den Nationalismus auch extrem hochschwappen lassen. Also das ist ganz klar, also es wird so oder so wird es eine Verschärfung dieser Kriseneinbrüche geben, die ich allerdings im Kontext eines fundamentalen, länger laufenden Krisenprozesses sehe, der sich darstellt in verschiedenen, immer weiter verschärften Kriseneinbrüchen. Und zum Schluss noch die Frage, Mobilisierung setzt und Einigkeit, soll man auf die Analyse warten, darauf warten, dass man sich in der Analyse einig ist. Ich weiß jetzt gar nicht, diejenige, die die Frage gestellt hat. Ah, doch, ja. Sorry. Also das ist sicherlich nicht gemeint, vor allem nicht dann, wenn eine spontane Bewegung entsteht, wie in Frankreich, wo sich Menschen einfach wehren gegen die Rente, in dem Fall war es ja nicht mit 67, sondern gegen Rente mit 63 oder 65, je nachdem. 63 war es ja dort. Also das ist natürlich nicht meine Position zu sagen, hier, dann machen wir gar nichts, dann warten wir, sondern da wäre die Frage, was ich meine ist tatsächlich die Notwendigkeit, sehe also eine starke Notwendigkeit, gerade auch in einer solchen Situation, die Kritikperspektive neu zu bestimmen. Also ich halte tatsächlich das, was im großen Teil der Linken an Kritik verbreitet ist, für verkürzt und verkehrt und eben auch nicht geeignet, adäquat in der Krise zu intervenieren. Das heißt natürlich nicht, wie gesagt, wenn Bewegungen entstehen, da zu sagen, oh, habe ich nichts mit zu tun, sondern dann wäre die Frage, wie beziehe ich mich auf diese Bewegung? Was sage ich denen? Und da rede ich nicht von Denunziation, sondern da rede ich davon, die Fragen in einen bestimmten Kontext zu stellen. Und das werden natürlich auch unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche von unterschiedlichen linken oder kritischen Positionen, wird das unterschiedlich geschehen und darüber muss dann auch die Auseinandersetzung geführt werden. Also in welcher Perspektive diskutiere ich den Protest gegen eine Rente mit 67, den es leider nicht gibt. Ja. Ja, also ich meine, Prognosen sind immer ein bisschen schwierig zu machen, wie sich das jetzt weiterentwickeln kann. Ich kann mir unterschiedliche Varianten vorstellen. Die Widersprüche in diesem finanzdominierten Akkumulationsregime sind nicht gelöst. Insofern könnte es sein, dass eine längere Stagnationsperiode folgt oder dass quasi kürzere Rezessionen kommen, die sich mit kürzeren Aufschwüngen abwechseln. Das wird man sehen. Ich meine, wenn man das vergleicht mit den 70er Jahren oder mit den 30er Jahren, da war es ja auch so, dass es jetzt nicht sozusagen permanente Rezessionen gab, aber durchaus eben mehrere hintereinander gefolgt sind und die dann eben auch die Schwere der Krise ausgemacht haben. Aber es wäre auch falsch, jetzt zu warten auf die nächste Krise. Also ich meine, das kann natürlich jetzt nicht unsere Aufgabe sein. So in dem Sinne, wir müssen uns jetzt vorbereiten auf die nächste Krise. Wenn man eine Lehre ziehen kann aus der jetzigen oder aus der letzten Krise, dann ist das ja, dass eine ökonomische Krise als solche erstmal keine unmittelbaren politischen Konsequenzen hat oder dass die politischen Konsequenzen mit Verzögerung folgen und sozusagen nicht unbedingt in Richtung links sich die Sache verschiebt. Und intervenieren muss man immer, egal ob wir jetzt eine Krise haben oder nicht. Die Frage stellt sich halt dann konkret, wie ist das möglich? Ich bin jetzt dir dankbar, dass du nochmal das Problem mit dem Euroraum erwähnt hast, weil ich finde, da kann man nochmal schön das Dilemma auch der Linken deutlich machen. Ist das jetzt gleichgültig, ob der Euroraum zerbricht für uns oder nicht? Und wie stellen wir uns dazu? Ich meine, ein großer Teil der radikalen Linken in Europa hat die europäische Integration abgelehnt und den Euro abgelehnt aufgrund der Konstruktion des Stabilitätspakts. Und ich würde auch sagen, mit guten Gründen natürlich kann man diesen Stabilitätspakt kritisieren. Als er damals konstruiert wurde, war es auch richtig, dagegen zu sein. Ich würde nur sagen, in der heutigen Situation ist es natürlich die Gefahr des Zerbrechens der Eurozone viel größer. Und ich wäre eher für eine Vertiefung der europäischen Integration. Und sozusagen dafür, dass die Überschussländer mehr zahlen in die Defizitländer und dass da im Grunde genommen diese Transferunion, die jetzt quasi die bürgerlichen Kräfte unbedingt verhindern wollen oder begrenzen wollen, dass die ausgebaut wird im Sinne gleicher Lebensbedingungen in Europa. Also insofern ist die Frage eben, wie man sich zu solchen konkreten Fragen stellt, die ja rein immanent sind. Es geht ja nicht über den Kapitalismus hinaus zunächst mal, aber es ist eine relevante Frage, was ist ja selbst erwähnt, die Gefahr der Renaissance vom Nationalismus und so weiter in Europa. Und ja gut, bei der Bankenblockade, ich kann nicht sozusagen, ich weiß nicht, ich habe das nicht verstanden, was jetzt das Problem ist, was die Leute denken, die zu so einer Bankenblockade kommen. Da können Leute denken, die Bild-Zeitung gelesen haben, die Banker sind Schweine und die muss ich mir jetzt vorknöpfen. Das tut gar nichts zur Sache zunächst mal. Jede soziale Bewegung, da kommen Leute zusammen mit ganz unterschiedlichen Weltauffassungen. Ich würde sagen, das ist sogar gerade der begriffliche Unterschied oder das Besondere an einer sozialen Bewegung im Unterschied zu einer Organisation. Wenn wir natürlich jetzt eine Partei aufbauen oder eine politische Organisation und wir geben uns ein Programm, dann müssen wir uns darüber verständigen. Aber das ist ja bei einer sozialen Bewegung nicht der Fall. Insofern kann man nicht erwarten, dass die Leute da alle einer Meinung sind. Sondern die soziale Bewegung ist gerade der Raum, wo die Auseinandersetzung stattfinden kann. Gerade dadurch, dass die Leute zusammenkommen in einer Aktion, verändert sich auch das Denken. Aber es verändert sich nie hundertprozentig. Man kann nicht erwarten, dass die Leute alle morgen zu Kommunisten werden. Sondern es gibt möglicherweise kleine Verschiebungen. Und es ist ein längerfristiger Prozess. Aber meine Erfahrung ist eben, dass gerade eben ja in Aktionen, in Bewegungen halt die Dinge sich beschleunigen und auch das Denken sich schneller verändert, als eben wenn es keine Aktionen oder keine Bewegungen gibt. Also insofern sollte man das nicht gegenüberstellen. Natürlich will ich auch gar nicht jetzt die theoretische Arbeit herunterspielen. Ich meine, ich selbst halte das auch für sehr wichtig, dass diese Selbstverständigung weiter stattfindet. Und ein Wort noch zur Vergesellschaftung. In der Tat ging es ja bei der Bankenblockade auch darum, ein Ziel war zum Beispiel die Commerzbank. Die Commerzbank ist eine teilverstaatlichte Bank. Es wäre also auch darum gegangen, deutlich zu machen, dass eben eine teilverstaatlichte Bank nicht unbedingt eine andere Politik macht als eine andere Bank. Da stimme ich dir auch zu. Aber das heißt jetzt wiederum auch nicht, dass es immer gleichgültig ist, wie die Banken strukturiert sind. Also insofern würde ich auch das unterstreichen, es geht eben darum, wie die Bankenpolitik orientiert wird. Und man kann natürlich jetzt sagen, okay, wir wollen das Geld eh abschaffen und den Kredit. Im Kommunismus gibt es das nicht mehr. Aber es wird nicht von heute auf morgen passieren. Nicht umsonst war in frühen Revolutionen ist immer eine zentrale Frage, Kapitalverkehrskontrollen, Außenhandelsmonopol, Bankensystem, wie kann man die Kontrolle erlangen über bestimmte Schaltstellen? Und das Bankensystem ist eben ein strategisch zentraler Punkt für die gesamte Wirtschaft, für die gesamten Kreisläufe. Insofern hat das auch eine gewisse Bedeutung für die Vergesellschaftung des Bankensystems, sich einzusetzen. Und die Eigentumsfrage ist da in dem Sinne jetzt keine sekundäre Frage. Es ist keine hinreichende Bedingung dafür, dass die Banken ihre Politik ändern, aber es ist sozusagen eine notwendige Bedingung, dass ich das Privateigentum aufhebe. Und auch eine Verstaatlichung ist natürlich nicht ausreichend, aber ist sozusagen erstmal eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt demokratisch quasi das kontrollieren kann und überhaupt anfangen kann, sich Gedanken zu machen, wie man jetzt die Bankenpolitik beeinflussen kann. Das ist noch gar keine Lösung. Also insofern stimme ich völlig damit überein. Man muss unterscheiden immer bei der Frage der Vergesellschaftung zwischen der juristischen Ebene der Eigentumsverhältnisse. Eine reine Verstaatlichung im Sinne einer juristischen Eigentumsform sagt erstmal gar nichts aus. Bei den Eigentumsverhältnissen geht es dann um die konkrete ökonomische Kontrolle. Und da stellt sich die Frage der Demokratisierung auch natürlich in den verstaatlichten Bereichen. Klar, die Landesbanken waren ja auch wichtige Akteure in dieser jüngsten Krise gewesen und haben sozusagen heute eine ganz andere Ausrichtung, als sie ursprünglich eben hatten. Also diese Akteure haben sich sehr stark historisch verändert und das sind auch relevante Veränderungen. Also die Banken sind nicht immer gleich im Kapitalismus, sondern es geht schon darum, eben auch konkret die Bankenpolitik dazu beeinflussen, würde ich sagen, als eine Aufgabe neben anderen. Also ich will das jetzt nicht sozusagen zu der zentralen Aufgabe machen, aber es hat durch die Krisendynamik selbst eine gewisse Zentralität bekommen. Und ich sehe erstmal nicht sozusagen jetzt die Gefahr, dass das abgleitet in Antisemitismus. Man kann das sehr wohl von links auch artikulieren, entsprechend, also man sollte das nicht ausklammern, weil das führt dann zu einer anderen Form von verkürzter Kapitalismuskritik. Es gibt nämlich nicht nur sozusagen die Kritik, wie sie meinetwegen in der Finanzmarkt-AG von Attac üblich ist, wo alles jetzt zurückgeführt wird auf das Finanzsystem. Es gibt ja auch die umgekehrte Tradition in der Linken, zu sagen, eben ja, die Produktion ist halt das Primäre, die Zirkulation ist sozusagen untergeordnet, die können wir vernachlässigen und wir müssen gar nicht die spezifischen Verhältnisse uns anschauen. Es ist auch ein bisschen eine methodologische Frage dann der theoretischen Analyse, wie man die Verhältnisse sieht. Ich glaube nicht, dass alles sozusagen Entwicklungsformen oder Vermittlungsformen eines Widerspruchs sind letztendlich, sondern ich glaube, es handelt sich hier um eine Gesellschaftsformation, die komplex ist, die aus verschiedenen sozialen Verhältnissen zusammengesetzt sind und die man auch in ihrer Besonderheit analysieren muss in ihrem Zusammenhang. Man kann nicht sozusagen jetzt die Form im Finanzsektor vernachlässigen und sagen, naja, das sind alles Ausdrucksformen quasi des grundlegenden Problems im Kreislauf des industriellen Kapitals. Es hängt zusammen mit dem industriellen Kapitalkreislauf, aber es hat auch eine relative Autonomie, es hat eigene Formen, eigene Bewegungsformen, die eben auch analysiert werden müssen und die auch Ansatzpunkte sind für politische Interventionen. Stopp, jetzt haben sich andere Folge gemeldet. Okay, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, wir machen die letzte Sammlung von Fragen. Zwei stehen schon auf meiner Liste. Da ist die dritte. Und hier vorne gibt es ja auch noch Redebedarf, dann Verwertung, also wir sind so eingespannt, ja, dass wir jede Regelverletzung jetzt eigentlich schon weiß ich nicht was, Mordsding. Und das nächste war, dass mir auch das Ding, dass die, also eigentlich wichtig war, dass verschiedene Sichtweisen auch teilnehmen an dieser Bankenblockade. Also zum Beispiel unterschiedliche Formen der Kapitalismuskritik oder unterschiedliche Sichtweisen auch in Krisentheorien, die wir jetzt hier heute Abend ja auch sehr schön haben. Oder mir wäre das sehr wichtig gewesen, dass es darin vorkommt. Das hat leider nicht stattgefunden. Das fand ich sehr schade. Das wollte ich aber einfach nochmal sagen, das ist mein Ding, ich will da nicht für alle reden, die da gesessen haben, da waren andere Leute mit anderen Gründungen gegeben haben, aber das ist einfach nochmal, ja, weil ich denke, ich war daran beteiligt und wir würden die ganze Zeit irgendwas dazu gesagt haben, muss ich das auch mal machen. Okay, dann die letzte Frage. Ja, ich fühle mich ein klein wenig missverstanden. Etwas lauter, okay. Ich fühle mich ein klein wenig missverstanden. Und zwar, mir ging es bei der Frage darum, also es ist ja die Frage, warum so wenig geht. Das ist ja jetzt nicht das Problem gewesen, nicht nur bei der Bankenblockade, dass Leute gesagt haben, das ist eine verkürzte Kapitalismuskritik. Es gab ja wohl auch dieses Bedenken aus dem Bündnis selber, dass nicht genug Leute kommen werden. Und ich war zufälligerweise nicht, aber bei dieser Bundestagsblockade. Und selbst dort haben die Leute gefehlt, weil es gibt ja noch was anderes als die Produktion und die Finanzsphäre, es gibt ja auch noch die politische Sphäre. Und da war es eigentlich relativ einfach, es ging gegen die Rente mit 67 und die ganzen anderen Schweinereien. Und da waren gerade mal, also da waren ja nicht mal mehr als 3000 Leute. Also das Ganze war ein Flop, wenn man das mit Wendland oder damit vergleicht, dass Leute gegen einen Kopfbahnhof oder für einen Kopfbahnhof auf die Straße gehen. Und da glaube ich halt schon, dass das Problem ist oder... Anders gesagt, wenn die Leute diese Bildzeitskritik teilen mit gegen die Finanzsphäre, warum passiert da nichts? Und dann glaube ich schon, muss man doch gucken, dass man als Linke ist anscheinend die Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen, egal wie weit jetzt geht, noch so weit verankert, dass sie in Aktionen führt. Und es liegt ja vielleicht auch daran, dass wie diese Kritik an den Banken formuliert wird, schon teilweise so kanalisierende Wirkung haben. Und jetzt nochmal zur Bankenblockade, jetzt nochmal zum zweiten Schritt. Also ich meine schon, man kann so eine Bankenblockade machen. Und wenn man zum Beispiel sagt, und das hast du ja auch gesagt, es gibt eine Finanzsphäre, es gibt eine Produktionssphäre, man soll es weder aufs eine noch aufs andere schalten. Und wenn man sagt, es ist eine Schnittstelle, dann finde ich das in Ordnung. Wenn man sagt, es ist halt dialektisch miteinander vermittelt. Aber dann muss ich doch mich fragen, wie kann ich, wenn ich dort eine Aktion mache, sagen, natürlich ist nicht dieser eine Akteur schuld, sondern das sind soziale Verhältnisse, die diese Krise hervorgerufen hat. Weil nur dann kann ich doch eine weiterführende Politisierung überhaupt erst erreichen, weil sonst bin ich immer bei Einzelfänomenen. Okay, vielen Dank. Jetzt halte ich euch nochmal das Wort. Was sagst du zuerst? Ja, ich meine, damit habe ich auch was mit Problem. Die verschiedenen linksradikalen Gruppen hätten ja durchaus zu der Bankenblockade gehen können mit ihren eigenen Flugblättern und erklären können, warum das jetzt sozusagen sinnvoll ist, diese Blockade zu machen. Es wäre auch unrealistisch gewesen, dass alle gemeinsam einen Flugblatt machen und sozusagen eine lange Erklärung, wie die Welt jetzt aussieht. Aber warum ist das nicht passiert? Ich meine, ich war ja schon relativ froh, dass verschiedene Antifa-Gruppen sich nicht von vornherein frontal dagegen gestellt haben, sondern relativ offen waren in der Diskussion. Aber es hat eben nicht ausgereicht, es war sozusagen kein aktives Verhalten, sondern eher ein abwartendes Verhalten bei einem großen Teil der Frankfurter Linken. Und insofern ist diese Aktion dann gescheitert. Auch bei anderen Aktionen waren jetzt nicht mehr Leute da, als wir vor dem Kurhaus standen in Wiesbaden. Beim Hessischen Unternehmertag waren es auch nur ein paar hundert Leute. Es hat verschiedene Ursachen, denke ich. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, Deutschland ist eher Krisengewinner. Die deutschen Gewerkschaften sind in einem Wettbewerbskomparatismus gefangen. Sie orientieren sich sozusagen darauf, in Gesprächen mit der Regierung mehr Zugeständnisse zu erlangen als durch soziale Mobilisierung. Das heißt, der heiße Herbst ist sozusagen nur sehr halbherzig überhaupt in Angriff genommen worden, der sogenannte heiße Herbst. Also insofern ist die Lage gerade bei den deutschen Gewerkschaften natürlich sehr schwierig. Andererseits darf man auch nicht verkennen, dass andere Länder eine andere Tradition haben. Also wir sollen nicht immer so neidisch quasi jetzt nach Frankreich schauen oder Griechenland, wo man Generalstreiks macht. Es ist natürlich auch viel leichter, dort, wo ein ganz anderes Streikrecht herrscht, schon auf der juristischen Ebene auch einen Generalstreik auszurufen. Und es hat auch nicht gereicht, 6 Generalstreiks zu machen in Griechenland oder Millionen auf die Straße zu bringen. Trotzdem ändert sich nichts und trotzdem sind die Kräfteverhältnisse noch zugunsten der Herrschenden. Also insofern sind wir wirklich in einer schwierigen Situation, denke ich. Aber wir müssen natürlich auch fragen, was ist der subjektive Faktor? Was sind die Fehler, die die Linke selbst gemacht hat? Und wenn ich manche Flugblätter lese, finde ich es ein bisschen problematisch, die Tendenz, sich immer abzugrenzen, zunächst mal gegen alles Mögliche. Zum Beispiel eben, ich erinnere an die Demo von dem Krisenbündnis am 30.04. Endlich wird die Arbeit knapp. Es war ein frontaler Angriff auf die DGB-Gewerkschaften, eine Abgrenzung von vornherein. Gut, kann man jetzt sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist, die Dinge so klarzustellen oder nicht. Ich halte es taktisch für falsch, so vorzugehen. Sondern man muss dann die Dinge auch anders formulieren. Man muss versuchen, eben nicht nur mit der FAU quasi in Kontakt zu sein, sondern eben auch innerhalb der DGB-Gewerkschaften, die Widersprüche zuzuspitzen letztendlich. Und da muss man sozusagen auch diskurstaktisch das anders formulieren, als es halt damals formuliert worden ist. Also man müsste das jetzt noch länger diskutieren, auch konkreter dann an einzelnen Beispielen. Es ist eine Mischung sozusagen der objektiven Probleme und des subjektiven Scheiterns auf der Linken, denke ich, in der Situation. Okay, da hinten war die Frage der Vermittlung. Ich habe das so verstanden, die Frage ist, was heißt denn das, wenn jetzt jemand, ich glaube, ich war gemeint, eine bestimmte Position entwickelt, eine theoretische Position, die zunächst mal quer liegt zu dem, was in der Linken oder im Großteil der Linken vertreten wird. Und dann darauf beharrt, dass das ja, die Wirklichkeit besser erklärt, sag mal so ganz platt, und insofern also auf dieser Position beharrt und dann sagt, und das muss auch irgendwie vermittelt werden. Das Problem der Vermittlung stellt sich immer, das hat also mit elitär überhaupt nichts zu tun. Das Problem der Vermittlung stellt sich für jede theoretische Position. Es ist nur einfach so, und da gibt es verschiedene Schritte, wie sich theoretische Positionen vermitteln. In die Diskussion hinein, das passiert ja nie unmittelbar vom Theoretikerstandpunkt direkt in Massenbewegungen hinein. Da gibt es die unterschiedlichsten Diskurse, in denen sich eine solche Position dann überhaupt erst durchsetzen muss. Und wie das im Einzelnen verläuft, das kann man auch nicht vorhersagen. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt, also ich wehre mich dagegen, das als elitär abzustempeln, weil das hieße ja, dass es sozusagen ein Denkverbot gäbe, neue Positionen zu entwickeln, die erstmal eben nicht verbreitet sind und nicht vermittelt sind. Ich weiß nicht, ob das damit die Frage treffe. Ich habe es erstmal so verstanden. Und also dagegen würde ich mich wehren, weil das hieß ja wirklich dann auch die theoretische Diskussion zu blockieren und zu sagen, ja, das, was jetzt ist halt, und da darf man dieses und jenes dran drehen, aber nicht grundsätzlich in Frage stellen. Das halte ich sogar für fatal. Und das andere, nochmal zurückzukommen auf die Frage der Bankenvergesellschaftung. Also dieser Einwand, ich habe das so aufgefasst als Einwand gegen mich, ich sei fixiert auf das Realkapital, das ist auch eine Form von verkürzter Kapitalismuskritik. Also das kann ich jetzt erstmal in keiner Weise nachvollziehen, weil natürlich beharre ich zunächst mal auf der Gesamtdynamik der kapitalistischen Entwicklung, sehe tatsächlich auch die Ursachen der Krise auf der Ebene des Realkapitals, sehe aber auf der anderen Seite, gerade weil die Ursachen dort angesiedelt sind, die Verselbstständigung des fiktiven Kapitals. In diesem Zusammenhang muss man sehen, nur ergibt sich daraus schon eine andere Kritik an den Akteuren im Finanzbereich, als wenn man sozusagen diese Finanz, das Abheben des Finanzüberbaus als Ursache der Krise sieht. Also das ist nicht nur eine Frage der theoretischen Perspektive. Es ergibt sich eine andere Kritik der Akteure. Diese Kritik der Akteure muss natürlich im Einzelnen nicht benannt werden, wenn jetzt meinetwegen irgendwelche Finanzakteure dazu beitragen, Versicherungssysteme zu privatisieren, ob es jetzt die Krankenversicherung ist oder die Rentenversicherung, dann sind das natürlich Akteure im Finanzbereich, die das vorantreiben, das muss man auch benennen. Aber auch da kommt es darauf an, wie formuliere ich die Kritik? Ja, in welchem Kontext stelle ich das? Sind das die bösen Buben, die das vorantreiben? Oder agieren Sie als Akteure einer Gesamtkrisenentwicklung, in der zunehmend eben ich formuliere es mal ein bisschen abstrakt, die Akkumulation von Kapital sich zunehmend löst von der gesellschaftlichen Reproduktion, von dem, was stofflicher Reichtum ist. Also sozusagen die Kapitalakkumulation immer gleichgültiger wird gegenüber dem, was stofflicher Reichtum ist. Also das von dem, was von dem wir auch leben. Grundsätzlich ist das ja schon immer ein Widerspruch. Zum Beispiel die Bankenakteure. Gerade die Commerzbank ist Akteur im Bereich Krieg für Ressourcen. Ja. Und ich glaube, das hat auch was mit Kapitalakteuren zu tun. Ja. Und die Militarisierung im Inneren, da sind es Akteure. Ja, und das muss man auch so benennen. Das muss man auch so benennen. Das ist ganz klar. Und als letzten Punkt die Vergesellschaftung der Banken. Also ehrlich gesagt, wenn ich höre Demokratisierung der Banken, da rollen sich mir die Fußnägel auf, weil was heißt denn Demokratisierung? Dass dann die Gesellschaft darüber mitbestimmt, dass die Banken weiterhin an den Finanzmärkten fiktives Kapital schöpfen. Was anderes kann die Gesellschaft gar nicht beschließen. Also da habe ich dann in der Tat schon auch eine grundsätzlich andere Position als du, Thomas, weil ich nicht sehe, wie diese grundsätzliche Krise, die da läuft, in irgendeiner Weise, es gibt bestimmte feststehende Tendenzen auf der Ebene dieses Krisenprozesses, die sind eben nicht diskutierbar und nicht verhandelbar. Und dazu gehört, dass das fiktive Kapital immer weiter aufgebläht werden muss, um überhaupt die kapitalistische Dynamik am Laufen zu halten. Das ist nicht diskutierbar. Das ist auch nicht demokratisch entscheidbar. Da kann man vielleicht entscheiden, ob hier oder da ein bisschen mehr Geld reingesteckt wird oder rausgezogen wird. Aber das ist schon so ziemlich alles. Diese Grundtendenz, die ist nicht demokratisch entscheidbar, also nicht beeinflussbar. Und deswegen ist auch jede Forderung, das zu demokratisieren, kein Schritt in Richtung einer irgendwie gearteten Überwindung des Kapitalismus, sondern ist letztlich auch eine Frage der gewissermaßen des Verschleierns der Tatsache oder des Verschleierns dieses grundlegenden Krisenprozesses, der hier stattfindet. Deswegen halte ich das in der Tat auch für grundverkehrt, diese Forderung zu erheben. Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute Abend sicher mehr Fragen entwickelt, als ursprünglich auf dem Flyer drauf standen und nur sehr, sehr wenige Antworten gefunden. Aber ich glaube, es war schon mal eine gute Gelegenheit, miteinander zu sprechen, gerade auch über die Bankenblockade, gerade auch mit den unterschiedlichen Perspektiven auf linksradikale Protestformen. Ich hoffe, dass wir in näherer Zukunft noch Möglichkeiten finden werden, um die Diskussion auch weiterzuführen. Ich möchte mich bei Norbert und Thomas bedanken für die Inputs und bei euch allen für die spannenden Fragen und die angeregte Diskussion und natürlich für eure Ausdauer, die ihr bewiesen habt, und wünsche euch noch einen schönen Abend.